Harry Potter und das verwunschene Kind. Bühnenfassung. Erster Akt, erste Szene. King's Cross. Ein belebter Bahnhof voll geschäftiger Menschen, die versuchen, ihre Züge zu erreichen. Inmitten der Hektik und des Gedränges klappern zwei große Käfige auf zwei schwer beladenen Gepäckkarren, die von zwei Jungen geschoben werden, James Potter und Albus Potter, gefolgt von ihrer Mutter Ginny. Ein 37-jähriger Mann, Harry, trägt seine Tochter Lily auf den Schultern. Albus: Dad, er sagt es andauernd. Harry: James, jetzt lass mal gut sein. James: Ich habe nur gesagt, dass er vielleicht nach Slytherin kommt. Könnte doch sein, also... Vom finsteren Blick seines Vaters abgewandt: Ist ja schon gut. Albus blickt zu seiner Mutter auf: Ihr schreibt mir doch, oder? Ginny: Jeden Tag, wenn du möchtest. Albus: Nein, nicht jeden Tag. James meint, dass die meisten nur einmal im Monat Briefe von zu Hause kriegen. Ich will nicht... Harry: Wir haben deinem Bruder letztes Jahr dreimal die Woche geschrieben. Albus: Wirklich? James! Albus sieht James vorwurfsvoll an, dieser grinst zurück. Ginny: Ja, glaub bloß nicht alles, was er dir über Hogwarts erzählt. Er nimmt einen gern mal auf den Arm, dein Bruder. James: Können wir jetzt gehen, bitte? Albus sieht seinen Vater an, dann seine Mutter. Ginny: Geh einfach direkt auf die Wand zwischen den Bahnsteigen 9 und 10 zu. Lily: Ich bin ganz aufgeregt. Harry: Bleib nicht stehen und hab keine Angst. Dass du dagegen krachst, das ist wichtig. Wenn du nervös bist, rennst du am besten einfach drauf los. Albus: Ich bin soweit. Harry und Lily packten Albus Karren. Ginny schließt sich James an und die ganze Familie läuft entschlossen auf die Absperrung zu. Erster Akt, zweite Szene. Bahnsteig 9¾. Dichter weißer Dampf quillt aus dem Hogwarts-Express und hüllt den Bahnsteig ein. Und auch hier herrscht viel Trubel, doch statt zielstrebiger Menschen in eleganter Kleidung sehen wir jetzt Hexen und Zauberer, die Umhänge tragen und sich etwas verlegen von ihren geliebten Sprösslingen verabschieden. Albus: Da sind wir. Lily: Wow. Albus: Bahnsteig 9¾. Lily: Wo sind sie? Sind sie da? Vielleicht sind sie ja gar nicht gekommen. Harry deutete auf Ron, Hermine und ihre Tochter Rose. Lily rennt ungestüm auf sie zu. Onkel Ron, Onkel Ron! Ron dreht sich zu ihnen um, während Lily auf ihn zustürmt. Er umarmt sie und hebt sie hoch. Ron: Na, wen haben wir denn da? Meine liebsten Potter! Lily: Hast du mir meinen Trick mitgebracht? Ron: Dann pass mal auf. Ich zeig dir jetzt Weasleys Original Nasenklau-Zauber. Rose: Mom, Dad bringt schon wieder diesen lahmen Scherz. Hermine: Du sagst lahm, er sagt großartig, ich sag irgendwas dazwischen. Ron: Moment noch, ich muss nur kurz diese Luft mampfen. Und jetzt ist es ganz einfach, entschuldige, wenn ich etwas nach Knoblauch rieche. Er haucht dir ins Gesicht, Lily kichert. Lily: Du riechst nach Haferbrei. Ron: Simsalabim, gnädiges Fräulein, machen Sie sich darauf gefasst, dass Sie gleich nichts mehr riefen können. Er zieht ihr die Nase ab. Lily: Wo ist meine Nase? Ron: Tada! Seine Hand ist leer, ein billiger Trick. So billig, dass ihn alle lustig finden. Lily: Du bist vielleicht albern. Albus: Jetzt starren uns wieder alle an. Ron: Und nur meinetwegen, ich bin nämlich extrem bemüht. Meine Nasenexperimente sind Legende. Hermine: Nun ja, wie man's nimmt. Harry: Wie lief's eigentlich mit dem Einparken? Ron: Kein Problem. Hermine wollte nicht glauben, dass ich meinen Führerschein bei den Muggeln machen kann, stimmt's? Sie dachte, ich müsste dem Prüfer einen Verwechslungszauber auf den Hals jagen. Hermine: Von wegen. Ich habe vollstes Vertrauen in dich. Rose: Und ich traue ihm absolut zu, dass er diesen Prüfer tatsächlich verwirrt hat. Ron: Hey! Albus: Dad! Albus zupft an Harrys Umhang. Harry schaut zu ihm hinab. Glaubst du, und wenn ich nach Slytherin komme? Harry: Was wäre denn so schlimm daran? Albus: Slytherin ist das Haus der Schlange, der schwarzen Magie. Es ist nicht das Haus der mutigen Zauberer. Harry: Albus Severus, du bist nach zwei Schulleitern von Hogwarts benannt. Einer von ihnen war in Slytherin und er war wahrscheinlich der mutigste Mann, den ich je kannte. Albus. Aber nur mal angenommen. Harry. Wenn es dir wirklich wichtig ist, wird der sprechende Hut auf deine Gefühle Rücksicht nehmen. Albus. Ehrlich? Harry. Das hat er bei mir auch getan. Dies ist etwas, das er noch nie gesagt hat und es geht ihm einen Moment im Kopf herum. In Hogwarts werden sie was aus dir machen, Albus. Dort gibt es nichts, wovor man Angst haben müsste, das verspreche ich dir. James, scharf. Außer den Testralen. Nimm dich vor den Testralen in Acht. Albus. Ich dachte, die wären unsichtbar. Harry. Hör auf deine Lehrer, hör nicht auf James und vergiss nicht, dich zu amüsieren. Also, wenn dieser Zug nicht ohne dich abfahren soll, musst du jetzt aufspringen. Lily. Ich zeige euch, dass ich schneller bin als der Zug. Ginny. Lily, du kommst sofort zurück. Hermine. Rose, vergiss nicht, Neville liebe Grüße von uns auszurichten. Rose. Mom, ich kann doch einem Professor keine lieben Grüße ausrichten. Rose steigt in den Zug und dann dreht sich Albus um, umarmt Ginny und Harry ein letztes Mal, ehe er ihr folgt. Albus. Also dann, auf Wiedersehen. Er steigt an Bord. Hermine, Ginny, Ron und Harry stehen da und schauen dem Zug nach, während Pfiffe über dem Bahnsteig gellen. Ginny, es wird Ihnen doch gut gehen, nicht wahr? Hermine, Hogwarts ist groß. Ron, groß, wunderbar, und es gibt dort jede Menge zu essen. Ich würde alles dafür geben, wenn ich noch einmal zurück könnte. Harry, merkwürdig. Al macht sich Sorgen, dass er nach Slytherin kommt. Hermine, und das ist noch gar nichts. Rose macht sich Sorgen, ob sie den Quidditch-Punkterekord im ersten oder erst im zweiten Schuljahr brechen wird und wie schnell sie ihre ZAGs machen kann. Ron. Keine Ahnung, woher sie diesen Ehrgeiz hat. Ginny. Und was würdest du davon halten, Harry, wenn er tatsächlich... Ron. Weißt du, Ginny, wir dachten immer, du würdest vielleicht nach Slytherin kommen. Ginny. Wie bitte? Ron. Ehrlich, Fred und George hatten das sogar eine Wette laufen. Hermine. Können wir jetzt gehen? Die Leute starren uns nämlich schon an. Ginny. Die Leute starren immer, wenn sie euch drei zusammen sehen. Und auch sonst. Ständig werdet ihr angestarrt. Die vier gehen ab. Ginny nimmt Harry noch kurz beiseite. Harry, er wird es doch schaffen, oder? Harry. Aber natürlich. Erster Akt, dritte Szene. Der Hogwarts Express. Albus und Rose gehen durch den Waggon. Der eine voll Furcht, die andere ganz begeistert. Die Imbisshexe kommt ihnen entgegen, ihren Wagen vor sich herschiebend. Imbisshexe. Kleinigkeit vom Imbisswagen, meine Lieben. Kürbispastete, Schokofrosch, Kesselkuchen. Rose bemerkt Albus' begehrlichen Blick auf die Schokofrösche. Al, wir müssen uns konzentrieren. Albus. Konzentrieren? Worauf? Rose. Mit wem wir uns anfreunden wollen. Meine Eltern haben deinen Dad bei ihrer ersten Fahrt mit dem Hogwarts-Express kennengelernt, weißt du? Albus. Also müssen wir uns jetzt entscheiden, wer unsere Freunde fürs Leben sein sollen? Oh, das ist ja furchtbar. Rose. Im Gegenteil, es ist spannend. Ich bin eine Granger Weasley, du bist ein Potter. Sie wollen sicher alle unsere Freunde sein. Wir können uns aussuchen, wen wir wollen. Albus. Und wie finden wir raus, in welchen Abteil wir jetzt gehen? Rose. Wir schauen sie uns alle genau an und treffen unsere Entscheidung. Albus öffnete eine Abteiltür und sieht einen einsamen, blonden Jungen, Scorpius, in dem sonst leeren Abteil sitzen. Albus lächelt. Scorpius lächelt zurück. Albus. Hallo, ist dieses Abteil... Scorpius. Es ist frei, ich bin allein hier. Albus. Toll, also können wir uns einfach mal dazusetzen für eine Weile, wenn das für dich in Ordnung ist. Scorpius. Ja klar, hallo. Albus. Albus? Ich heiße Albus. Scorpius. Hallo, Scorpius. Ich meine, ich bin Scorpius. Du bist Albus, ich bin Scorpius. Und du bist dann sicher... Rose Mine wird mit jeder Sekunde eisiger. Rose. Rose. Scorpius. Hallo, Rose. Möchtest du vielleicht ein paar von meinen zischenden Whispies? Rose. Ich habe eben erst gefrühstückt, vielen Dank. Scorpius. Ich habe auch ein paar Schokoschocker, Pfefferkobolde und Gummischnecken. Mamams Idee. Sie sagt, im Singsang, mit süßen Sachen kannst du dir schnell Freude machen. Sein Singsang ist ihm schlagartig peinlich. Dumme Idee, schätze ich. Albus. Ich nehme mir welche. Mom erlaubt mir keine Süßigkeiten. Mit welchen würdest du anfangen? Rose versetzt Albus, unbemerkt von Scorpius, einen Schlag. Scorpius. Nichts leichter als das. Die Pfefferkobolde sind für mich immer die Krönung jeder Süßigkeitentüte. Das sind Pfefferminzbonbons, bei denen dir die Ohren rauchen. Albus. Genial, dann nehme ich welche von denen. Rose versetzt ihm erneut einen Schlag. Rose, hörst du bitte auf, mich zu schlagen? Rose. Ich schlage dich doch gar nicht. Albus, tust du wohl und es tut weh. Scorpius macht ein langes Gesicht. Scorpius, sie schlägt dich wegen mir. Albus, was? Scorpius, hör zu, ich weiß, wer du bist, deshalb ist es nur fair, wenn du auch weißt, wer ich bin. Albus, was soll das heißen, du weißt, wer ich bin? Scorpius, du bist Albus Potter, sie ist Rose Granger Weasley und ich bin Scorpius Malfoy. Meine Eltern sind Astoria und Draco Malfoy. Und unsere Eltern, die konnten einander nicht leiden. Rose. Das ist ja wohl untertrieben. Deine Eltern sind Todesser. Scorpius, vor dem Kopf gestoßen. Dad war einer, aber Mom nicht. Rose wendet den Blick ab und Scorpius weiß auch warum. Ich kenne dieses Gerücht, aber es ist eine Lüge. Albus sieht von Rose, der unbehaglich zumute ist, zum verzweifelten Scorpius. Albus. Was für ein Gerücht? Scorpius. Es geht das Gerücht, dass meine Eltern keine Kinder kriegen konnten. Dass mein Vater und mein Großvater so versessen darauf waren, einen mächtigen Erben zu haben, um das Aussterben der Familie Malfoy zu verhindern, dass sie einen Zeitumkehrer benutzten, um meine Mutter in die Vergangenheit zu schicken. Albus. In welche Vergangenheit? Rose. Es geht das Gerücht, dass er Voldemorts Sohn ist, Albus. Eine schreckliche, unbehagliche Stille tritt ein. Das ist wahrscheinlich alles Unsinn. Ich meine, schau mal, du hast doch eine Nase. Die Spannung löst sich ein wenig, Scorpius lacht, überschwänglich dankbar. Scorpius. Und die sieht genauso aus wie die von meinem Vater. Ich habe seine Nase, seine Haare und seinen Namen. Nicht, dass es so toll wäre. Diese Vater-Sohn-Probleme, die habe ich nämlich auch. Alles in allem wäre ich trotzdem lieber ein Malfoy als, ihr wisst schon, der Sohn des dunklen Lords. Scorpius und Albus sehen einander an, und etwas passiert zwischen den beiden. Rose. Schön und gut, aber wir sollten uns vielleicht doch woanders hinsetzen. Komm, Albus. Albus denkt scharf nach. Albus. Nein. Von Rose Blick abgewandt. Ich find's gut hier. Geh du nur weiter. Rose. Albus, ich warte nicht auf dich. Albus. Das brauchst du auch nicht. Ich bleibe jedenfalls hier. Rose sieht ihn einen Moment lang an und verlässt dann das Abteil. Rose. Wie du willst. Scorpius und Albus blieben zurück, betrachteten einander unsicher. Scorpius. Danke. Albus. Nein, nein, ich bin nicht deinetwegen geblieben, sondern wegen der Süßigkeiten. Scorpius. Die ist ja ziemlich tough. Albus. Ja, tut mir leid. Scorpius. Nein, ich mag das. Was ist dir lieber, Albus oder Al? Scorpius grinst und wirft sich zwei Süßigkeiten in den Mund. Albus überlegt. Albus. Scorpius, während ihm Rauch aus den Ohren quillt. Danke, dass du wegen meinen Süßigkeiten geblieben bist, Albus. Albus lachend. Wow. Erster Akt, vierte Szene. Übergangsszene. Und nun betreten wir eine Zwischenwelt, in der sich die Zeit unaufhörlich wandelt. Hier herrscht die reine Magie. In rascher Folge springen wir von Welt zu Welt. Es gibt keine Einzelszenen, nur Fragmente, Momentaufnahmen, die den steten Lauf der Zeit veranschaulichen. Anfangs sind wir in Hogwarts, in der großen Halle, wo alle um Albus herumtanzen. Polly Chapman. Albus Potter. Carl Jenkins. Ein Potter in unserem Jahrgang. Jan Fredericks. Er hat seine Haare. Er hat genau die gleichen Haare wie er. Rose. Und er ist mein Cousin. Sie drehen sich um. Rose Granger Weasley, nett, euch kennenzulernen. Der sprechende Hut geht mitten durch die Schar der Schüler, die in ihre Häuser hüpfen. Es wird schnell deutlich, dass er auf Rose zusteuert, die gespannt ihrem Schicksal entgegenblickt. Sprechender Hut. Das mache ich seit Jahrhunderten, auf allen Köpfen saß ich gut, las Gedanken, die mich wunderten, bin der berühmte sprechende Hut. Den Weg gezeigt hab ich arm und reich, durch Höhen und Tiefen alle geführt, so setz mich auf und du kennst gleich das Haus, das dir gebührt. Rose Granger Weasley. Er setzt seinen Hut auf Rose Kopf. Gryffindor! Die Gryffindors jubeln, während Rose sich zu ihnen gesellt. Rose. Dumbledore sei Dank! Scorpius rennt los und nimmt Rose Platz ein unter dem strengen Blick des sprechenden Hutes. Sprechender Hut. Scorpius Malfoy! Er setzt seinen Hut auf Scorpius' Kopf. Slytherin! Scorpius hat nichts anderes erwartet. Er nickt und lächelt halbherzig. Die Slytherins jubeln, während er sich zu ihnen gesellt. Polly Chapman. Also das war ja klar. Albus tritt rasch nach vorn an den Bühnenrand. Sprechender Hut. Albus Potter! Er setzt seinen Hut auf Albus' Kopf und diesmal scheint er länger zu brauchen. Es wirkt fast, als wäre er auch eher verwirrt. Slytherin! Stille tritt ein. Eine vollkommene, abgrundtiefe Stille. Eine, die tief sitzt, ein wenig zuckt und Unheil bringt. Polly Chapman. Slytherin? Craig Bowker Jr. Boah, ein Potter in Slytherin! Albus sieht sich unsicher um. Scorpius lächelt freudig, während er ihm zuruft. Scorpius, du kannst dich einfach neben mich stellen. Albus, völlig neben der Spur. Gut, ja. Jan Fredericks. Ich schätze, seine Haare sind doch irgendwie anders. Rose. Albus? Aber das stimmt doch nicht, Albus, das kann doch nicht sein. Und plötzlich findet eine Flugstunde bei Madame Hooch statt. Madame Hooch. Nun, worauf wartet ihr alle? Stellt euch neben eurem Besen auf, kommt schon, Beeilung! Die Kinder gehen hastig neben ihren Besen in Position. Streckt die Hände über eurem Besen aus und sagt, hoch! Alle, hoch! Rose und Jens Besen fliegen in ihre Hände. Rose und Jen, ja! Madame Hooch, jetzt macht schon, ich habe keine Zeit für Nachzügler, sagt hoch! Hoch, und zwar mit Schmackes! Alle, außer Rose und Jan, hoch! Die Besen fliegen hoch, auch der von Scorpius. Nur Albus' Besen liegt noch am Boden. Alle, außer Rose, Jan und Albus, ja! Albus, hoch, hoch, hoch! Sein Besen rührt sich nicht. Nicht einmal einen Millimeter. Er starrt ihn ungläubig und verzweifelt an, ein Kichern geht durch die Klasse. Polly Chapman, bei Merlins Bart, wie erbärmlich! Er ist wirklich überhaupt nicht wie sein Vater, oder? Carl Jenkins, Albus Potter, der Squib von Slytherin. Madame Hooch. Gut, Kinder, Zeit, dass ihr fliegt. Und plötzlich taucht aus dem Nichts Harry neben Albus auf und Dampf füllt die ganz gesamte Bühne ein. Wir sind zurück auf Bahnsteig 9¾ und die Uhr hat gnadenlos weitergetickt. Albus ist jetzt ein Jahr älter, wie auch Harry, bei dem es jedoch weniger auffällt. Albus. Ich wollte dich nur bitten, Dad, könntest du dich vielleicht ein bisschen weiter von mir wegstellen? Harry, belustigt. Zweitklässler wollen nicht so gerne mit ihrem Vater gesehen werden, oder? Ein aufdringlicher Zauberer beginnt sie zu umkreisen. Albus. Nein, es ist nur, du bist du und ich bin ich und... Harry. Das sind nur Leute, die gucken. Die Leute gucken eben und sie gucken mich an und nicht dich. Der aufdringliche Zauberer hält Harry etwas zum Signieren hin. Harry signiert. Albus. Harry Potter und seinen enttäuschenden Sohn. Harry. Was soll das heißen? Albus. Sie gucken auf Harry Potter und seinen Slytherin-Sohn. James hastet an ihnen vorbei, den Koffer in der Hand. James. Slytherin, Slytherin, hin und her, her und hin, steig jetzt endlich ein! Harry. Das war nicht nötig, James. James, schon längst wieder weg. Wir sehen uns Weihnachten, Dad! Harry sieht Albus besorgt an. Harry. Al. Albus. Ich heiße Albus, nicht Al. Harry. Sind die anderen Kinder unfreundlich zu dir? Ist es das? Vielleicht könntest du versuchen, noch ein paar Freunde zu gewinnen. Ohne Hermine und Ron hätte ich Hogwarts nicht überlebt. Ich hätte gar nicht überlebt. Albus. Aber ich brauche weder einen Ron noch eine Hermine. Ich habe einen Freund, Scorpius. Und ich weiß, dass du ihn nicht magst, aber ich brauche sonst niemanden. Harry. Hör mal. Mir ist nur wichtig, dass du glücklich bist. Albus. Du hättest mich nicht zum Bahnhof bringen müssen, Dad. Albus nimmt seinen Koffer und geht entschlossen davon. Harry. Aber ich wollte hier dabei sein. Doch Albus ist fort. Draco Malfoy taucht aus der Menge auf und stellt sich neben Harry. Sein Umhang und der blonde Pferdeschwanz sitzen perfekt. Draco, du musst mir einen Gefallen tun. Harry. Draco. Draco. Diese Gerüchte über die Abstammung meines Sohnes, sie wollen einfach nicht verstummen. Die anderen Hogwarts-Schüler sehen Scorpius erbarmungslos damit auf. Könnte das Ministerium nicht eine Stellungnahme veröffentlichen, die noch einmal bestätigt, dass alle Zeitumkehrer beim Kampf in der Mysteriumsabteilung zerstört wurden? Harry. Draco, lass die Leute doch reden. Das wird sich bald von selbst erledigen. Draco, mein Sohn leidet darunter und Astoria geht es in letzter Zeit nicht gut. Daher braucht er jede mögliche Unterstützung. Harry. Wenn du auf diesen Klatsch eingehst, dann gibst du ihm nur neue Nahrung. Diese Gerüchte, dass Voldemort ein Kind hatte, gibt es doch seit Jahren. Scorpius ist nicht der Erste, dem man das anlastet. Das Ministerium muss sich, zu deinem und auch unserem Besten, klar aus dieser Sache heraushalten. Draco runzelt verärgert die Stirn, während sich die Bühne leert und Rose und Albus mit ihren Koffern bereitstehen. Albus. Sobald der Zug losgefahren ist, musst du dich nicht mit mir reden. Rose. Ich weiß, wir müssen das Spiel nur vor den Erwachsenen durchziehen. Scorpius kommt angerannt, mit großen Hoffnungen und einem noch größeren Koffer. Scorpius, hoffnungsvoll. Hallo, Rose. Rose, entschieden. Wiedersehen, Albus. Scorpius will die Hoffnung nicht aufgeben. Sie schmilzt schon. Mit einem Mal sind wir in der großen Halle und Professor McGonagall steht mit einem strahlenden Lächeln vor den Schülern. Professor McGonagall. Und ich freue mich, Gryffindors jüngstes Mitglied im Quidditch-Team bekannt geben zu dürfen. Unsere, ihr fällt ein, dass sie eigentlich unparteiisch sein sollte, eure hervorragende neue Jägerin, Rose Granger Weasley. In der Halle bricht Jubel aus. Scorpius stimmt in den Beifall der anderen mit ein. Albus. Jetzt beklatscht du sie auch noch? Wir können Quidditch nicht ausstehen und zudem spielt sie für ein anderes Haus. Scorpius. Sie ist deine Cousine, Albus. Albus. Glaubst du vielleicht, sie würde für mich klatschen? Scorpius. Ich finde sie toll. Plötzlich sind wir in einer Zaubertrankstunde und erneut bilden die Schüler einen Kreis um Albus. Polly Chapman. Albus Potter, eine Niete. Selbst die Porträts wenden sich ab, wenn er die Treppe hochkommt. Albus beugt sich über einen Zaubertrank. Albus. Und was müssen wir jetzt hinzufügen? War das Horn vom Zweihorn? Carl Jenkins. Lasst ihn und Voldemorts Kleinen nur machen, würde ich sagen. Albus. Mit einem Schuss Salamanderblut. Der Trank explodiert mit einem Knall. Scorpius. Okay, wie könnten wir das verhindern? Was müssen wir ändern? Albus. Alles. Und nun geht die Zeit unaufhörlich ihren Gang. Albus' Augen werden dunkler, sein Gesicht wird fahler. Nach wie vor ist er ein hübscher Junge, doch er gibt es nicht gerne zu. Und plötzlich ist er wieder auf Bahnsteig 9¾, zusammen mit seinem Vater, der immer noch bemüht ist, seinem Sohn und sich selbst einzureden, dass alles in Ordnung sei. Beide sind um ein weiteres Jahr älter geworden. Harry. Drittes Jahr. Großartiges Jahr. Hier die Einverständniserklärung für Hogsmeade. Albus. Ich hasse Hogsmeade. Harry. Wie kannst du es hassen, wenn du noch gar nicht dort warst? Albus. Weil ich weiß, dass es da von Hogwarts-Schülern nur so wimmelt. Albus zerknüllt das Papier. Harry. Versuch es doch einfach mal, jetzt komm schon. Das ist die Gelegenheit, im Honigtopf einen darauf zu machen, ohne dass es deine Mutter erfährt. Nein, Albus, ich warne dich. Albus zielt mit dem Zauberstab. Incendio. Das Papierknäuel geht in Flammen auf und schwebt quer über die Bühne nach oben. Harry. Was für ein Blödsinn. Albus. Komisch, ich hätte gar nicht erwartet, dass es klappt. Den Zauber vermassel ich sonst immer. Harry. Albus, ich hatte einen Eulenwechsel mit Professor McGonagall. Sie sagt, du würdest dich abschotten. Du arbeitest im Unterricht nicht mit. Du bist mürrisch. Du bist... Albus. Und was soll ich deiner Meinung nach tun? Mich magisch beliebt machen? Mich in ein anderes Haus hineinzaubern? Mich in einen besseren Schüler verwandeln? Nur zu, Dad. Sprich einen Zauber und mach mich zu dem Jungen, den du gerne hättest. Das wäre sicher besser für uns beide. Muss jetzt los, zum Zug, einen Freund suchen. Albus rennt zu Scorpius, der auf seinem Koffer sitzt, taub gegen die Welt. Erfreut. Scorpius. Besorgt. Scorpius, alles in Ordnung mit dir? Scorpius sagt nichts. Albus versucht, den Blick seines Freundes zu deuten. Deine Mutter, ist es schlimmer geworden? Scorpius. Es ist das Schlimmste überhaupt passiert. Albus setzt sich neben Scorpius. Albus. Ich dachte, du würdest mir eine Eule schicken. Scorpius. Ich wusste einfach nicht, was ich dir sagen sollte. Albus. Und jetzt weiß ich nicht, was ich sagen soll. Scorpius. Sag einfach nichts. Albus. Kann ich irgendwas? Scorpius. Komm zur Beerdigung. Albus. Natürlich. Scorpius. Und sei mein guter Freund. Und plötzlich ist der sprechende Hut in der Mitte der Bühne und wir sind zurück in der großen Halle. Sprechender Hut. Hast du Angst vor meinem Urteil? Angst, der Name kündigt Unheil? Nicht Slytherin, nicht Gryffindor, nicht Hufflepuff, nicht Ravenclaw. Keine Sorge, ich weiß, was ich tue. Erst weinst du, doch später lachst du. Lily Potter. Gryffindor! Lily. Ja! Albus. Na toll. Scorpius. Hast du wirklich geglaubt, dass sie zu uns kommt? Die Potters gehören nicht nach Slytherin. Albus. Meine Wenigkeit hier schon. Er würde sich am liebsten unsichtbar machen, doch die anderen Schüler lachen. Er blickt auf und wendet sich an sie. Ich hab mir das nicht ausgesucht, versteht ihr? Ich hab es mir nicht ausgesucht, sein Sohn zu sein. Erster Akt, 5. Szene. Zaubereiministerium. Harrys Büro. Hermine sitzt in Harrys chaotischem Büro vor einem Wust von Papieren. Langsam blättert sie alles durch, liest und versucht zu begreifen. Harry kommt hereingestürmt. Er hat einen blutenden Kratzer an der Wange. Hermine sieht mit scharfem Blick auf. Hermine, wie ist es gelaufen? Harry, es ist wahr. Hermine, Fudor not? Harry, verhaftet. Hermine, und der Zeitumkehrer? Harry holt den Zeitumkehrer hervor. Er leuchtet verlockend. Hermine sieht ihn verblüfft an. Ist er echt? Funktioniert er? Ist er nicht von einer von diesen Stundendrehern? Bringt er einen weiter zurück? Harry. Wir wissen noch nichts. Ich wollte ihn an Ort und Stelle ausprobieren, aber weisere Köpfe haben das verhindert. Hermine. Nun, jedenfalls haben wir ihn jetzt. Harry. Und du bist sicher, dass du ihn behalten willst? Hermine. Ich schätze, wir haben keine andere Wahl. Schau ihn dir an. Das ist was ganz anderes als der Zeitumkehrer, den ich damals hatte. Harry, trocken. Offenbar hat die Zauberei Fortschritte gemacht, seit wir Kinder waren. Hermine. Du blutest. Harry mustert sein Gesicht im Spiegel. Er betupft die Wunde mit seinem Umhang. Keine Sorge, das passt dann gut zu deiner Narbe. Harry, mit einem Grinsen. Was machst du eigentlich in meinem Büro, Hermine? Hermine. Ich wollte unbedingt hören, was mit Fiona Not los ist. Und ich dachte, ich könnte mal nachschauen, ob du wie versprochen endlich deinen Papierkram erledigt hast. Harry. Verstehe. Und wie du siehst, habe ich das nicht. Hermine. Nein, wirklich nicht. Harry, wie kannst du in diesem Chaos überhaupt arbeiten? Harry wedelte mit seinem Zauberstab und die Papiere und Bücher ordneten sich zu säuberlichen Stapeln. Harry lächelt. Harry. Von wegen Chaos. Hermine. Aber nach wie vor unerledigt. Weißt du, dass du von interessanten Dingen berichten wirst? Bergtrolle reiten gerade auf Grabhörnern durch Ungarn, Riesen mit geflügelten Tattoos auf dem Rücken warten durch die griechischen Meere, und die Werwölfe sind allesamt in den Untergrund gegangen. Harry. Großartig, nichts wie hin. Ich stelle ein Team zusammen. Hermine. Harry, ich hab's verstanden. Papierkram ist langweilig. Harry. Nicht für dich. Hermine. Ich bin schon mit meinem eigenen voll beschäftigt. Es geht hier um magische Wesen, die in den großen Zaubererkriegen an Voldemorts Seite gekämpft haben. Sie sind Verbündeten der dunklen Macht. Das alles, zusammen mit dem, was wir gerade bei Fyodor Not entdeckt haben, könnte etwas zu bedeuten haben. Aber wenn der Leiter der magischen Strafverfolgung seine Akten nicht liest... Harry. Aber ich muss sie nicht lesen. Ich bin dort draußen und krieg alles mit. Fyodor Not, ich war es, der die Gerüchte über den Zeitumkehrer gehört hat. Und ich bin der Sache nachgegangen. Du brauchst mich wirklich nicht runterzumachen. Hermine sieht Harry an. Es ist schwierig. Hermine. Hast du Lust auf ein Karamellbonbon? Aber erzähl Ron nichts davon. Harry. Du wechselst das Thema. Hermine. Was du nicht sagst. Bonbon? Harry. Darf nicht. Wir verzichten im Moment auf Zucker. Kurzes Schweigen. Weißt du, dass man von dem Zeug süchtig werden kann? Hermine. Was soll ich dazu sagen? Meine Eltern waren Zahnärzte, da musste ich irgendwann rebellieren. Mit 40 ist das ein wenig zu spät, aber... Sie lächelt ihren Freund an. Du hast gerade ein tolles Ding durchgezogen. Ich will dich ganz gewiss nicht runtermachen. Ich will nur, dass du hin und wieder einen Blick in deine Akten wirfst. Nichts weiter. Betrachte das als einen sanften Schubs. Harry runzelt die Stirn. Der Zaubereiministerin. Harry hört heraus, was die Betonung zu bedeuten hat. Er nickt. Wie geht's Ginny und Albus? Harry. Es scheint, als wäre ich als Vater genauso gut wie mit dem Bürokram. Wie geht's Rose und Hugo? Hermine mit einem Grinsen. Weißt du, Ron meint, ich würde meine Sekretärin Ethel, sie deutet ins Off, häufiger sehen als ihn. Glaubst du, es gab irgendwann einen Punkt, an dem wir die Entscheidung getroffen haben, lieber Eltern des Jahres oder lieber Ministeriumsbeamte des Jahres zu sein? Nun geh schon. Geh nach Haus zu deiner Familie, Harry. Der Hogwarts-Express fährt bald für ein weiteres Jahr ab. Genieß die Zeit, die du noch hast, und dann komm mit klarem Kopf zurück und lies mal diese Akten durch. Harry, glaubst du wirklich, das alles könnte etwas zu bedeuten haben? Hermine, mit einem Lächeln. Es könnte. Aber wenn es tatsächlich stimmt, dann finden wir eine Möglichkeit, dagegen zu kämpfen, Harry. Das ist uns bisher immer gelungen. Sie lächelt noch einmal, wirft sich ein Karamellbonbon in den Mund und verlässt das Büro. Harry ist jetzt allein. Er packt seine Tasche. Er geht aus dem Büro und einen Korridor entlang. Die Last der Welt auf seinen Schultern. Müde betritt er eine Telefonzelle. Er wählt 62443. Telefonzelle. Alles Gute, Harry Potter. Er steigt in die Höhe, fort vom Zaubereiministerium. Erster Akt, sechste Szene. Harry und Ginny Potters Haus. Albus kann nicht schlafen. Er sitzt oben auf dem Treppenabsatz. Von unten her hört er Stimmen. Wir hören Harry, bevor er zu sehen ist. Bei ihm ist ein alter Mann im Rollstuhl, Amos Diggory. Harry. Amos, ich verstehe schon, wirklich, aber ich bin eben erst nach Hause gekommen und... Amos, ich habe versucht, einen Termin im Ministerium zu bekommen. Sie sagten, Mr. Diggory, wir können Ihnen einen Termin geben, schauen wir mal, in 2 Monaten. Ich warte, ganz geduldig. Harry. Und mitten in der Nacht in mein Haus zu kommen, wenn meine Kinder sich gerade für das neue Schuljahr fertig machen, das geht gar nicht. Amos. 2 Monate vergehen, ich bekomme eine Eule. Mr. Diggory, es tut mir furchtbar leid, aber Mr. Potter muss zu seinem dringenden Einsatz. Wir müssen ein wenig umdisponieren. Würden Sie auch für einen Termin in, sagen wir, 2 Monaten zur Verfügung stehen? Und dann wiederholt sich das immer und immer wieder. Sie wollen mich nur abwimmeln. Harry. Das stimmt natürlich nicht. Es ist, fürchte ich, nur so, dass ich als Leiter der magischen Strafverfolgung verantwortlich bin für... Amos, Sie sind für einiges verantwortlich. Harry. Wie bitte? Amos, mein Sohn, Cedric, erinnern Sie sich noch an Cedric, oder nicht? Harry. Die Erinnerung an Cedric schmerzt ihn. Ja, ich erinnere mich an Ihren Sohn. Sein Verlust. Amos. Voldemort wollte Sie, nicht meinen Sohn. Sie haben mir selbst erzählt, was er gesagt hat. Töte den Überflüssigen, mein Sohn, mein wunderbarer, war ein überflüssiger Sohn. Harry, Mr. Diggory, wie Sie wissen, betrachte ich Ihre Bemühungen, Cedric ein Denkmal zu setzen, mit Sympathie, aber... Amos, ein Denkmal? Ich habe kein Interesse an einem Denkmal, schon längst nicht mehr. Ich bin ein alter Mann, ein alter, sterbender Mann. Und ich bin hier, um Sie zu fragen, Sie zu bitten, mir zu helfen, ihn zurückzuholen. Harry blickt auf, verdutzt. Harry, ihn zurückholen? Amos, das ist unmöglich. Amos, das Ministerium hat einen Zeitumkehrer, nicht wahr? Harry, die Zeitumkehrer wurden alle zerstört. Amos, ich bedränge Sie hier nur deshalb so sehr, weil ich kürzlich das Gerücht gehört habe, das ernstzunehmende Gerücht, wonach das Ministerium bei Theodor Nott einen illegalen Zeitumkehrer beschlagnahmt und ihn einbehalten hat, zu Ermittlungszwecken. Überlassen Sie mir diesen Zeitumkehrer, lassen Sie mich meinen Sohn zurückholen. Eine lange, tödliche Stille trat ein. Für Harry ist die Lage äußerst heikel. Wir sehen Albus immer näher treten und lauschen. Harry. Amos, Sie wollen an der Zeit herumfuschen. Sie wissen, dass wir das nicht tun können. Amos. Wie viele Leute sind gestorben für den Jungen, der überlebte? Ich bitte Sie, einen davon zu retten. Das trifft Harry schmerzhaft. Er denkt nach, seine Miene verhärtet sich. Harry, was Sie immer Sie gehört haben, die Geschichte mit Theodore Nott ist frei erfunden, Amos. Tut mir leid. Delphi. Hallo. Albus fährt heftig zusammen, als Delphi auftaucht. Um die 20, entschlossen und quirlig, und ihn durch die Treppe hindurch ansieht. »Oh, Verzeihung, wollte ich nicht erschrecken. Früher war ich selbst mal groß im Lauschen auf der Treppe. Saß da, wartete darauf, dass endlich jemand was sagte, das auch nur ein Fitzelchen spannend war.« Albus: »Wer bist du? Das ist nämlich unser Haus und...« Delphi: »Klarer Fall, ich bin eine Diebin. Ich werde dir jetzt alles stehlen, was du hast. Rück dein Gold, dein Zauberstab und deine Schokofrösche raus.« Sie blickt finster drein und dann lächelt sie. »Im Ernst, ich bin Delphini Diggory.« Sie steigt die Treppe hinauf und reicht ihm die Hand. »Delphi, ich kümmere mich um ihn, Amos. Ich versuch's jedenfalls.« Sie deutete auf Amos. »Und du bist...« Albus, reuevoll grinsend. »Albus.« »Delphi.« »Natürlich, Albus Potter. Dann ist Harry dein Vater. Muss doch toll sein, oder?« Albus: »Ja, nicht besonders.« Delphi: »Ach, bin ich gerade in ein Fettnäpfchen getappt? Genau wie sie in der Schule immer gesagt haben, Delphini Diggory, das Orakel, das kein Fettnäpfchen auslässt.« Albus: »Mit meinem Namen stellen sie auch alles Mögliche an.« Stille, sie musterte ihn aufmerksam. Amos: »Delphi!« Sie wendet sich zum Gehen und hält dann inne. Sie lächelt Albus zu. Delphi: »Wir suchen uns nicht aus, mit wem wir verwandt sind. Amos ist nicht nur mein Patient, sondern auch mein Onkel. Und das ist einer der Gründe dafür, dass ich die Stelle in Upper Flagley angenommen habe. Aber das macht es auch kompliziert. Es ist schwierig, mit Leuten zusammenzuleben, die in der Vergangenheit feststecken, oder?« Amos: »Delphi!« Albus: »Upper Flagley?« Delphi: »Das St. Oswald Altenheim für Hexen und Zauberer. Komm uns doch mal besuchen, wenn du magst.« Amos: »Delphi!« Sie lächelt und stolpert die Treppe hinunter. Sie betritt den Raum, in dem Harry und Amos sind. Albus beobachtet sie. Delphi: »Ja, Onkel?« Amos: »Darf ich dir den einst so großartigen Harry Potter vorstellen? Jetzt ein eiskalter Ministeriumsmann. Ich werde sie in Frieden lassen, Sir, falls Frederick das richtige Wort dafür ist.« »Delphi, mein Rollstuhl!« Delphi: »Ja, Onkel.« Sie schiebt Amos im Rollstuhl hinaus. Harry bleibt zurück. Er wirkt verzweifelt. Albus beobachtet alles und denkt gründlich nach. Erster Akt, 7. Szene. Harry und Ginny Potters Haus, Albus Zimmer. Albus sitzt auf dem Bett, während das Leben vor seiner Tür weitergeht. Er ist still für sich, ganz im Gegensatz zu dem ständigen Kommen und Gehen draußen. Wir hören einen Schrei von James, aus dem Off. Ginny: »James, vergiss bitte einmal deine Haare und räum endlich dieses verdammte Zimmer auf!« James: »Wie kann ich meine Haare vergessen? Sie sind rosa. Ich werde meinen Tarnumhang benutzen müssen.« James erscheint an der Tür. Er hat rosa Haare. Ginny: »Dafür hat dir dein Vater diesen Umhang nicht geschenkt.« Lily: »Wer hat mein Zaubertrankbuch gesehen?« Ginny: »Lily Potter, glaub ja nicht, dass du die morgen zur Schule anziehst.« Lily erscheint an Albus Tür. Sie trägt flatternde Feenflügel. Lily: »Ich mag sie. Sie flattern so schön.« Sie geht ab, während Harry vor Albus Tür auftaucht. Er sieht ins Zimmer hinein. Harry: »Hallo.« Eine peinliche Stille entsteht zwischen ihnen. Ginny erscheint in der Tür. Sie sieht, was da vor sich geht, und verharrt einen Moment. »Ich wollte dir nur ein Geschenk für die Reise nach Hogwarts geben. Zwei Geschenke. Ron hat dir das hier geschickt.« Albus: »Klasse! Ein Liebestrank! Klasse!« Harry: »Ich glaube, es soll ein Witz über irgendwas sein, aber ich weiß nicht mehr worüber. Lily hat Furzgnome bekommen, James einen Kamm, der seine Haare rosa gefärbt hat. Ron, also Ron ist eben Ron, du kennst ihn ja.« Harry legt Albus den Liebestrank aufs Bett. »Ich wollte ja auch etwas. Das ist von mir.« Er bringt eine kleine Decke zum Vorschein. Ginny wirft einen Blick darauf. Sie merkt, dass Harry sich Mühe gibt, und dann geht sie leise ab. »Albus, eine alte Decke?« »Harry, ich habe lange überlegt, was ich dir dieses Jahr schenken soll. James, nun, James liegt mir schon seit Ewigkeiten mit dem Tarnumhang in den Ohren. Und Lily, ich wusste, dass sie diese Flügelchen mögen würde. Aber du? Du bist jetzt 14 Jahre alt, Albus, und ich wollte dir etwas schenken, das etwas bedeutet. Das hier, das ist das Letzte, was ich von meiner Mutter besitze. Das Einzige. Darin eingewickelt haben sie mich den Dursleys übergeben. Ich dachte, diese Decke hier wäre spurlos verschwunden, aber als deine Großtante Petunia starb, hat Dudley sie zwischen ihren Sachen versteckt gefunden. Und er hat sie mir freundlicherweise geschickt, und seitdem, Naja, immer wenn ich Glück brauche, habe ich sie hervorgeholt und einfach in der Hand gehalten. Und ich habe mich gefragt, ob du nicht... Albus. Ob ich sie nicht auch anfassen will? Okay, schon erledigt. Hoffen wir mal, dass sie mir Glück bringt. Kann ich sicher gut gebrauchen. Er berührt die Decke. Aber behalt sie lieber. Harry. Ich denke, ich glaube, Tante Petunia wollte, dass ich sie bekomme, deshalb hat sie sie aufbewahrt. Und jetzt möchte ich, dass du sie von mir bekommst. Ich weiß nur wenig von meiner Mutter, aber ich denke, sie hätte es auch gewollt, dass du sie besitzt. Und vielleicht könnte ich dich und die Decke an Halloween besuchen kommen. Ich hätte sie nämlich gerne bei mir in der Nacht, in der sie gestorben sind. Und das könnte auch für uns beide gut sein. Albus. Hör zu, ich habe ziemlich viel zu packen und du steckst sicher bis zum Hals in Ministeriumsarbeit, also... Harry. Albus, ich möchte, dass du die Decke an dich nimmst. Albus. Und was soll ich damit anfangen? Feenflügel kann man gebrauchen, Dad. Tarnumhänge auch. Aber sowas? Im Ernst? Harry bricht fast das Herz. Er sieht seinen Sohn an, versucht verzweifelt zu ihm durchzudringen. Harry. Soll ich dir helfen? Packen? Ich habe immer gern meine Sachen gepackt. Das bedeutete, ich würde den Legusterweg bald verlassen und nach Hogwarts zurückkehren. Und das war... Also ich weiß, es gefällt dir dort nicht, aber... Albus. Für dich ist es der tollste Ort der Welt, ich weiß. Der arme Waisenjunge, von Onkel und Tante Dursley tyrannisiert. Harry. Albus, bitte, können wir nicht einfach... Albus. Von seinem Vetter Dudley traumatisiert, durch Hogwarts gerettet. Ich kenne das alles, Dad. Bla, bla, bla. Harry. Ich werde dir jetzt nicht in die Falle laufen, Albus Potter. Albus. Der arme Waisenjunge, der uns alle gerettet hat. Wenn ich es mal so sagen darf, im Namen der ganzen magischen Gemeinschaft, wie dankbar wir doch für dein Heldentum sind. Sollen wir uns jetzt verbeugen oder tut es auch ein Knicks? Harry. Albus, bitte, du weißt, ich wollte niemals Dankbarkeit. Albus. Aber im Moment ströme ich über davon. Es muss an diesem lieben Geschenk liegen, an dieser muffigen Decke. Harry. Muffige Decke? Albus. Was hast du erwartet? Dass wir uns in die Arme fallen würden, dass ich dir sagen würde, dass ich dich immer geliebt habe? Na was denn? Harry, dem der Geduldsfaden nun doch reißt. Weißt du was? Ich hab es satt, dafür verantwortlich gemacht zu werden, dass du nicht glücklich bist. Wenigstens hast du einen Vater. Ich hatte nämlich keinen, kapiert? Albus. Und du denkst, das ist dein Unglück? Ich nicht. Harry, du wünschst dir, ich wäre tot? Albus. Nein, ich wünschte nur, du wärst nicht mein Vater. Harry sieht rot. Tja, und es gibt Augenblicke, da wünschte ich, du wärst nicht mein Sohn. Stille tritt ein und Albus nickt. Pause. Harry wird klar, was er da gesagt hat. Nein, das habe ich nicht so gemeint. Albus, doch, hast du. Harry. Albus, du weißt genau, wie du mich zur Weißglut treiben kannst. Albus. Du hast es so gemeint, Dad. Und ehrlich, ich mache dir keinen Vorwurf. Eine fürchterliche Stille trat ein. Du solltest mich jetzt vielleicht allein lassen. Harry. Albus, bitte. Albus hebt die Decke auf und wirft sie weg. Sie trifft Rons Liebestrank, der sich über Decke und Bett ergießt und eine kleine Rauchwolke auslöst. Albus. Also weder Glück noch Liebe für mich. Albus stürmt aus dem Zimmer. Harry folgt ihm. Harry. Albus! Albus, bitte! 1.8. 8. Szene. Traum, Hütte auf dem Fels. Ein mächtiges Rumsen, dann ein lautes Krachen. Dudley Dursley, Tante Petunia und Onkel Vernon kauern hinter einem Bett. Dudley Dursley. Mom, mir gefällt das nicht. Tante Petunia. Ich wusste, dass es ein Fehler war, hierher zu kommen. Vernon, Vernon, wir können uns nirgendwo verstecken. Nicht mal der Leuchtturm hier ist abgelegen genug. Erneut ein lautes Krachen. Onkel Vernon. Warte, immer mit der Ruhe. Was es auch ist, es kommt hier nicht rein. Tante Petunia. Wir sind verflucht. Er hat uns verflucht. Der Junge hat uns verflucht. Sie sieht den jungen Harry an. Das ist alles deine Schuld. Verschwinde wieder in dein Loch. Der junge Harry zuckt zusammen, als Onkel Vernon sein Gewehr anlegt. Onkel Vernon. Wer da auch immer ist, ich warne sie. Ich bin bewaffnet. Ein gewaltiges Splittern ertönt und die Tür kracht aus den Angeln. Hagrid steht in der Türöffnung. Er schaut in die Runde. Hagrid, könnt eine Tasse Tee vertragen. War keine leichte Reise. Dudley Dursley. Schaut euch den an. Onkel Vernon. Zurück, zurück, hinter mich, Petunia, hinter mich, Dudley. Ich werde dieses Riesenscheusal gleich verjagen. Hagrid. Riesen was? Er punkt Onkel Werns Gewehr. Hab so ein Ding eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Er verdreht den Lauf des Gewehrs zu einem Knoten. Hoppla. Und dann wird er abgelenkt. Er hat den jungen Harry entdeckt. Harry Potter. Der junge Harry. Hallo. Hagrid. Letztes Mal, als ich dich gesehen habe, warst du noch ein Baby. Du siehst deinem Vater mächtig ähnlich, aber die Augen hast du von deiner Mom. Der junge Harry. Du hast meine Eltern gekannt? Hagrid. Wo sind meine Manieren geblieben? Einen sehr herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Hab hier was für dich. Vielleicht habe ich zwischendurch mal draufgesessen, aber er schmeckt sich ja noch gut. Aus seinem Mantel zieht er einen leicht zerquetschten Schokoladenkuchen, auf dem mit grünem Zuckerguss »Herzlichen Glückwunsch, Harry« geschrieben steht. Der junge Harry. »Wer bist du?« Hagrid lacht. »Wohl wahr, hab mich nicht vorgestellt. Rubeus Hagrid, Hüter der Schlüssel und Ländereien von Hogwarts.« Er sieht sich um. »Was ist nun eigentlich mit dem Tee? Würd nicht Nein sagen, wenn ein bisschen was Stärkeres wäre, falls ihr sowas da habt.« Der junge Harry. »Hog was?« Hagrid. »Hogwarts. Über Hogwarts weißt du natürlich alles.« Der junge Harry. Nein. Tut mir leid.« Hagrid. »Tut mir leid? Denen sollte es leid tun. Ich wusste, dass du deine Briefe nicht kriegst, aber ich hätte nie gedacht, dass du nicht mal von Hogwarts weißt. Das ist ja zum Heulen. Hast du dich nie gefragt, wo deine Eltern das alles gelernt haben?« Der junge Harry. »Alles was?« Hagrid wendete sich drohend Onkel Vernon zu. Hagrid. »Wollt ihr mir etwa sagen, dass dieser Junge, nichts von nichts weiß?« Onkel Vernon. »Ich verbiete Ihnen, dem Jungen irgendwas zu sagen.« Der junge Harry. »Mir was zu sagen?« Hagrid sieht Onkel Vernon an und dann den jungen Harry. Hagrid. »Harry, du bist ein Zauberer. Du hast alles verändert. Bist der berühmteste Zauberer von der ganzen Welt.« Und dann ertönt von ganz hinten im Raum ein Flüstern, das sich ringsum ausbreitet. Worte, gesprochen von einer unverkennbaren Stimme. Der Stimme Voldemorts. »Harry Potter!« Erster Akt, 9. Szene. Harry und Ginny Potters Haus, Schlafzimmer. Harry erwacht schlagartig und atmet schwer in der Nacht. Er hält einen Moment inne, beruhigt sich, und dann spürt er einen heftigen Schmerz an der Stirn, seine Narbe. Um ihn herum regt sich schwarze Magie. Ginny. »Harry.« »Harry.« »Schon gut, schlaf nur weiter.« »Ginny.« »Lumos.« Ihr Zauberstab erfüllt das Zimmer mit Licht. Harry blickt sie an. »Ein Albtraum?« »Harry.« »Ja.« »Ginny.« »Wovon?« »Harry.« »Die Dursleys. Jedenfalls hat es damit angefangen. Und dann kam etwas anderes.« Schweigen. Ginny mustert ihn, versucht herauszufinden, wo er mit seinen Gedanken ist. »Ginny.« »Möchtest du einen Schlaftrunk?« »Harry.« »Nein, ist schon gut. Schlaf einfach weiter.« »Ginny.« »Du siehst gar nicht gut aus.« Harry sagt nichts. Ginny sieht, wie aufgewühlt er ist. »Das war sicher nicht einfach mit Amos Diggory.« Harry. »Mit der Wut kann ich umgehen. Die Tatsache, dass er recht hat, macht es schwieriger. Amos hat seinen Sohn verloren und das meinetwegen.« Ginny. »Da bist du dir selbst gegenüber wohl nicht besonders fair.« Harry. »Und ich kann nichts sagen. Ich kann einfach keinem was sagen. Und wenn, dann sag ich natürlich immer das Falsche.« Ginny weiß, was oder vielmehr wen er meint. Ginny. »Also es ist das, was dich so aufregt. Die Nacht vor Hogwarts, das ist nie eine gute Nacht, wenn du gar nicht dorthin willst. Du hast Al die Decke geschenkt, war ein netter Versuch.« Harry. »Danach ist es aber mächtig schief gelaufen. Ich habe ein paar Dinge gesagt, Ginny.« Ginny. »Ich hab's gehört.« Harry. »Und du redest noch mit mir?« Ginny. »Weil ich weiß, wenn die Zeit kommt, wirst du ihm sagen, dass es dir leid tut, dass du es nicht so gemeint hast, dass hinter dem, was du gesagt hast, andere Dinge verborgen sind. Du kannst ehrlich zu ihm sein, Harry. Er braucht das unbedingt.« Harry. »Ich wünschte nur, er wäre mehr wie James oder Lily.« Ginny trocken. »Nun ja, vielleicht nicht ganz so ehrlich.« Harry. »Nein. Ich würde nichts an ihm ändern, aber diese beiden verstehe ich eben.« Ginny. »Albus ist anders und das hat nicht auch sein Gutes. Er kann spüren, du verstehst schon, wenn du deine Harry-Potter-Rolle annimmst. Er will sehen, wie du wirklich bist.« Harry. Die Wahrheit ist etwas Schönes und Schreckliches und sollte daher mit großer Umsicht behandelt werden. Ginny sieht ihn überrascht an. Dumbledore. Ginny. Seltsam, so etwas zu einem Kind zu sagen. Harry. Nicht, wenn du glaubst, dass dieses Kind sterben muss, um die Welt zu retten. Harry stöhnt erneut auf und gibt sich alle Mühe, nicht an seine Stirn zu fassen. Ginny. Harry, was ist los? Harry. Alles in Ordnung. Mir geht's gut. Hab dich verstanden. Ich werde versuchen... Ginny. Tut dir deine Narbe weh? Harry. Nein, nein. Mir geht's gut. Also, nox das jetzt weg und lass uns schlafen. Ginny. Harry. Wann hat deine Narbe zum letzten Mal wehgetan? Harry wendet sich Ginny zu. Sein Gesicht spricht Bände. Harry. Vor 22 Jahren. Erster Akt. 10. Szene. Der Hogwarts-Express. Albus geht rasch durch das Gedränge im Zug. Er hält den Kopf gesenkt, um nicht aufzufallen. Rose. Albus, ich hab nach dir gesucht. Albus. Nach mir? Wieso? Rose ist nicht sicher, wie sie in Worte fassen soll, was sie zu sagen hat. Rose. Albus, das vierte Schuljahr fängt jetzt an und damit auch ein neues Jahr für uns. Ich möchte, dass wir wieder Freunde sind. Albus. Wir waren nie Freunde. Rose. Das ist bitter. Als ich 6 war, warst du mein bester Freund. Albus. Lang ist's her. Er will davongehen, sie zieht ihn in ein leeres Abteil. Rose. Hast du die Gerüchte gehört? Große Razzia vom Ministerium vor ein paar Tagen. Dein Vater war offenbar unglaublich mutig. Albus. Wieso erfährst eigentlich immer du solche Sachen und ich nicht? Rose. Es heißt, dieser Zauberer, den sie hochgenommen haben, Fyodor Nott, glaube ich, der hatte allerlei magische Artefakte, mit denen er gegen allerlei Gesetze verstieß. Darunter auch, und das hat sie alle ganz kirre gemacht, einen illegalen Zeitumkehrer und einen ziemlich guten obendrein. Albus sieht Rose an, jetzt kann er sich alles zusammenreimen. Albus, ein Zeitumkehrer? Mein Dad hat einen Zeitumkehrer gefunden? Rose, shh. Ja, klar, großartig, nicht wahr? Albus, bist du sicher? Rose, absolut. Albus, ich muss jetzt Scorpius finden. Er geht weiter durch den Zug. Rose folgt ihm, immer noch entschlossen, ihre Botschaft loszuwerden. Rose, Albus! Albus dreht sich energisch um. Albus, wer hat gesagt, dass du mit mir reden sollst? Rose, ertappt. Okay, vielleicht hat deine Mutter meinen Vater geäult. Aber nur, weil sie sich Sorgen um dich macht. Und ich denke einfach... Albus, lass mich in Ruhe, Rose. Scorpius sitzt im selben Abteil wie immer. Albus tritt als Erster ein, Rose folgt ihm nach wie vor auf dem Fuß. Scorpius. Albus, oh hello Rose. Wonach riechst du denn da? Rose. Wonach ich rieche? Scorpius. Nein, das war nett gemeint. Du riechst wie eine Mischung aus frischen Blumen und frischem Brot. Rose. Albus, ich bin in der Nähe, okay, falls du mich brauchst. Scorpius, verzweifelt nach Worten suchend. Ich meine, nettes Brot. Gutes Brot. Brot, was ist so schlimm an Brot? Rose geht kopfschüttelnd davon. Rose, was ist so schlimm an Brot? Albus, ich habe überall nach dir gesucht. Scorpius, und jetzt hast du mich gefunden. Bingo, versteckt habe ich mich ja nicht gerade. Du weißt, dass ich gern recht früh einsteige. Dann können sie mich nicht anklotzen, anschreien. Sohn Voldemorts auf meinen Koffer schreiben. Dieser Witz wird nie alt. Sie kann mich nicht wirklich leiden, oder? Albus umarmt seinen Freund stürmisch. Einen Moment lang halten sie einander fest. Scorpius ist überrascht. Okay, hallo, haben wir uns eigentlich schon mal umarmt? Machen wir sowas überhaupt? Die beiden Jungen lösen sich voneinander, peinlich berührt. Albus. Hab grad ziemlich seltsame 24 Stunden hinter mir. Scorpius. Was ist passiert? Albus. Erkläre ich dir später. Wir müssen raus aus diesem Zug. Aus dem Off gellen Pfiffe. Der Zug setzt sich in Bewegung. Scorpius. Zu spät, der Zug fährt schon los. Hogwarts, ahoi! Albus. Dann müssen wir eben aus einem fahrenden Zug springen. Imbisshexe. Kleinigkeit vor meinem Wagen, ihr Lieben! Albus öffnet ein Fenster und macht Anstalten, hinauszuklettern. Scorpius. Aus einem fahrenden magischen Zug. Imbisshexe. Kürbispastete, Kesselkuchen. Scorpius. Albus Severus Potter, zieh nicht so ein seltsames Gesicht. Albus. Erste Frage. Was weißt du über das Trimagische Turnier? Scorpius, begeistert. Hey, ein Quiz. Drei Schulen wählen drei Champions, die in drei Aufgaben um einen Pokal kämpfen. Wie kommst du ausgerechnet jetzt darauf? Albus, du bist ein gewaltiger Streber, weißt du das? Scorpius, ja. Albus, zweite Frage. Warum wurde das Trimagische Turnier seit über 22 Jahren nicht mehr veranstaltet? Scorpius, beim letzten Turnier nahmen dein Vater und ein Junge namens Cedric Diggory teil. Sie beschlossen, gemeinsam zu siegen, aber der Pokal war ein Portalschlüssel. Und er transportierte sie zu Voldemort. Cedric wurde getötet. Gleich darauf haben sie den Wettbewerb ausgesetzt. Albus. Gut, dritte Frage. Musste Cedric unbedingt sterben? Einfache Frage, einfache Antwort. Nein. Voldemorts Worte lauteten, töte den Überflüssigen. Den Überflüssigen. Er starb nur, weil er bei meinem Vater war und mein Vater ihn nicht retten konnte. Aber wir können das. Es wurde ein Fehler gemacht und wir werden ihn berichtigen. Wir werden einen Zeitumkehrer benutzen. Wir werden ihn zurückholen. Scorpius. Albus, aus naheliegenden Gründen bin ich kein so gewaltiger Fan von Zeitumkehrern. Albus. Als Amos Diggory nach dem Zeitumkehrer fragte, bestritt mein Vater, dass es überhaupt welche gibt. Er hat einen alten Mann angelogen, der nur seinen Sohn zurückhaben wollte, der seinen Sohn einfach geliebt hat. Und er log, weil ihm das egal war, weil es ihm egal ist. Alle reden über die vielen mutigen Taten meines Vaters. Aber er hat auch einige Fehler gemacht. Einige große Fehler, um die Wahrheit zu sagen. Ich will einen dieser Fehler wieder gut machen. Ich will, dass wir Cedric retten. Scorpius. Okay, was auch immer dein Hirn zusammengehalten hat, jetzt ist es gerissen. Albus. Ich werde das tun, Scorpius. Ich muss es tun. Und du weißt genauso gut wie ich, dass ich es total vermasseln werde, wenn du nicht mitkommst. Komm schon. Er grinst. Und dann verschwindet er ganz nach oben. Scorpius zögert einen Moment. Er verzieht das Gesicht, aber er weiß, was er zu tun hat. Was er tun wird. Er hieft sich ebenfalls hoch und verschwindet. Albus hinterher. Erster Akt, 11. Szene. Der Hogwarts-Express, Zugdach. Ein entschlossener Albus und ein versteinertes Scorpius stehen auf dem Dach des Zuges. Der Wind pfeift ihnen um die Ohren und es ist ein ausgesprochen scharfer Wind. Scorpius. Okay, wir sind jetzt auf dem Dach des Zuges. Er fährt schnell, es ist gruselig, es ist großartig. Ich glaube, ich habe viel über mich erfahren und wenig über dich, aber... Albus. Nach meiner Berechnung nähern wir uns bald dem Viadukt und von dort aus ist es nicht mehr weit zu Fuß bis zum St. Oswald Altenheim für Hexen und Zauberer. Scorpius. Zum was? Wohin? Hör mal, ich bin so genauso aufgeregt wie du. Zum ersten Mal im Leben ein Rebell zu sein. Yippie, Zugdach und so. Spaß. Aber jetzt... Oh, Scorpius sieht etwas, das er nicht sehen möchte. Albus. Das Wasser wird unsere Rettung sein, falls unser Polsterungszauber nicht funktioniert. Scorpius. Albus, die Hexe mit dem Imbisswagen. Albus. Noch was für den kleinen Hunger unterwegs? Scorpius. Nein, Albus, die Imbisshexe kommt auf uns zu. Albus. Nein, das kann nicht sein, wir sind doch auf dem Zugdach. Scorpius zeigt Albus die richtige Richtung. Und jetzt kann er die Imbisshexe sehen, die munter näher kommt und ihren Imbisswagen vor sich herschiebt. Imbisshexe. Kleinigkeiten vom Imbisswagen, ihr Lieben. Kürbispastete, Schokofrosch, Kesselkuchen. Albus. Oh. Imbisshexe. Die Leute wissen nicht viel über mich. Sie kaufen meine Kesselkuchen, aber sie nehmen nie wirklich Notiz von mir. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich sie das letzte Mal jemanden nach meinem Namen gefragt hat. Albus. Wie heißen sie? Imbisshexe. Hab ich vergessen. Ich weiß nur noch, dass mir Otterline Campbell diese Stelle persönlich angeboten hat, als der Hogwarts-Express ins Leben gerufen wurde. Scorpius. Das ist 190 Jahre her. Sie machen diesen Job seit 190 Jahren? Imbisshexe. Diese Hände haben über 6 Millionen Kürbispasteten gebacken. Die gelingen mir inzwischen ganz gut. Aber eins ist den Leuten bei meinen Kürbispasteten noch nicht aufgefallen. Nämlich, dass ich sie leicht in etwas anderes verwandeln. Sie nimmt eine Kürbispastete in die Hand und wirft sie wie eine Granate. Sie explodiert. Und ihr werdet nicht glauben, was ich mit meinen Schokofröschen machen kann. Niemals, niemals. Hab ich jemanden von diesem Zug runtergelassen, bevor er sein Ziel erreicht hat. Manche haben es versucht. Sirius Black und seine Spießgesellen, Fred und George Weasley. Keiner hat es geschafft, denn dieser Zug, der mag es nicht, wenn jemand abspringt. Die Hände der Imbisshexe verwandeln sich in scharfe Krallen. Sie lächelt. Also bitte nehmt für die restliche Reise eure Plätze wieder ein. Albus. Du hattest recht, Scorpius. Das ist ein magischer Zug. Scorpius, zum jetzigen Zeitpunkt bereitet es mir gar keinen Genuss, Recht behalten zu haben. Albus, aber ich hatte auch recht, was das Viadukt angeht. Dort unten, das ist Wasser, lass uns den Polsterungszauber ausprobieren. Scorpius, Albus, das ist keine gute Idee. Albus, tatsächlich? Er zögert einen Moment, dann wird ihm klar, dass die Zeit dafür vorbei ist. Zu spät! 3, 2, 1, Moliare! Er ruft das Zauberwort, während er springt. Scorpius. Albus, Albus! Er sieht verzweifelt seinem Freund nach in die Tiefe. Er sieht die sich nähernde Imbisshexe an, sie nähert sich mit wild zerzausten Haaren, ihre Krallen sind besonders spitz. Also, so lustig sie auch aussehen, ich muss meinem Freund hinterher. Er hält sich die Nase zu, springt Albus hinterher und ruft dabei das Zauberwort. Moliare! Erster Akt, 12. Szene. Zaubereiministerium. Großer Versammlungsraum. Auf der Bühne eine Flut von Hexen und Zauberern. Sie plappern und schwatzen, wie sie es alle wahren Hexen und Zauberer nur zu gerne tun. Mittendrin Ginny, Draco und Ron. Über ihnen, auf einem Podest, Hermine und Harry. Hermine, Ruhe! Ruhe! Muss ich Ruhe heraufbeschwören? Mit dem Zauberstab blickt sie Stille über die Menge. Gut, willkommen zu dieser außerordentlichen Generalversammlung. Ich freue mich sehr, dass so viele von euch gekommen konnten. Die magische Welt lebt nun seit vielen Jahren im Frieden. Es ist 22 Jahre her, dass wir Voldemort in der Schlacht von Hogwarts besiegt haben, und ich freue mich sagen zu können, dass wir eine neue Generation heranziehen, die nur den einen oder anderen kleinen Konflikt erlebt hat. Bis jetzt. Harry? Harry. Unter Voldemorts Verbündeten herrscht bereits seit einigen Monaten Bewegung. Wir haben Trolle beschattet, die quer durch Europa marschieren, Riesen, die damit begonnen haben, die Meere zu durchqueren, und die Werwölfe, nun, zu meinem Leidwesen muss ich sagen, dass wir sie schon vor Wochen aus den Augen verloren haben. Wir wissen nicht, welches Ziel sie haben oder wer sie aufgestachelt hat, sich in Marsch zu setzen. Aber wir wissen, dass sie fortziehen, und wir machen uns Sorgen, was dies bedeuten könnte. Daher fragen wir, hat jemand von euch etwas gesehen, etwas gespürt? Hebt bitte die Zauberstäbe, jeder wird angehört. Professor McGonagall, vielen Dank. Professor McGonagall. Als wir aus diesen Sommerferien zurückkamen, sah es so aus, als hätte sich jemand an den Zaubertrankvorräten zu schaffen gemacht. Aber es fehlten keine größeren Mengen an Zutaten, nur ein wenig Baumschlangenhaut und Florfliegen, nichts aus dem Gefahrenregister. Wir haben es Peeves zugeschrieben. Hermine. Danke, Professor, wir werden dem nachgehen. Sie blickt in die Runde. Niemand sonst? Nun gut, aber das Beruhigendste ist, und das ist seit Voldemorts Zeiten nicht mehr passiert, Harrys Narbe tut wieder weh. Draco, Voldemort ist tot, Voldemort gibt es nicht mehr. Hermine, ja, Draco, Voldemort ist tot, aber all diese Dinge bringen uns auf den Gedanken, es könnte doch möglich sein, dass Voldemort oder eine Spur von Voldemort wieder da ist. Unruhe macht sich im Publikum breit. Harry, nun, es ist schwierig, aber wir müssen diese Frage stellen, um es ausschließen zu können. Die unter euch, die ein dunkles Mal haben, habt ihr irgendetwas gespürt, auch nur ein Jucken? Draco, hast du mal wieder Vorurteile gegen die Träger des dunklen Mals, stimmt's, Potter? Hermine, nein, Draco, Harry versucht einfach. Draco, du weißt, worum es hier geht. Harry will sein Gesicht nun wieder in der Zeitung sehen. Im Tagesprophet lesen wir jedes Jahr aufs Neue Gerüchte über Voldemorts Rückkehr. Harry, keines dieser Gerüchte stammt von mir. Draco, wirklich? Schreibt deine Frau etwa nicht für den Tagespropheten? Ginny tritt empört auf ihn zu. Ginny, für die Sportseiten! Hermine. Draco, Harry hat das Ministerium auf diese Sache aufmerksam gemacht, und als ich Zaubereiministerin... Draco, eine Wahl, die du nur gewonnen hast, weil du seine Freundin bist. Ron wird von Ginny zurückgehalten, als er auf Draco losgeht. Ron, willst du aufs Maul? Draco, macht euch nichts vor, er ist dermaßen berühmt, dass ihr alle ganz beeindruckt seid. Und nichts bewirkt schneller, dass jeder wieder den Namen Potter flüstert, als dieses, er ahmt Harry nach, meine Narbe tut weh, meine Narbe tut weh. Und wisst ihr auch, was all dies zur Folge hat? Dass die Klatschmäuler wieder einmal die Gelegenheit bekommen, meinen Sohn mit diesen lachhaften Gerichten über seine Abstammung zu verleugnen. Harry, Draco, niemand behauptet, dass das alles irgendwas mit Scorpius zu tun hat. Draco, nun, ich jedenfalls halte diese Versammlung für eine Farce, und jetzt gehe ich. Er verlässt den Raum, nach ihm zerstreuen sich auch andere. Hermine, nein, so geht das nicht, komm zurück, wir brauchen eine Strategie. Erster Akt, 13. Szene. St. Oswalds Altenheim für Hexen und Zauberer. Hier herrscht Chaos. Hier herrscht Magie. Wir sind im St. Oswald Altenheim für Hexen und Zauberer und es ist so wunderbar, wie man es sich nur erhoffen kann. Rollatoren rollen von magischer Hand, Wollknäuel lösen sich in verzauberte Wirrwarr auf und die Pfleger tanzen nicht ganz freiwillig Tango. Hier ist man von der Last befreit, aus ernsthaften Gründen zaubern zu müssen. Stattdessen tun es diese Hexen und Zauberer aus Spaß. Und den haben sie wahrlich. Albus und Scorpius treten ein und sehen sich um. Belustigt und, geben wir es zu, auch etwas verängstigt. Albus und Scorpius. Entschuldigung! Scorpius. Okay, das ist der reine Wahnsinn hier. Albus. Wir suchen Amos Diggory. Plötzlich tritt vollkommene Stille ein. Schlagartig rührt sich nichts mehr und alle sind ein wenig bedrückt. Strickhexe. Und was wollt ihr Jungs von diesem jämmerlichen alten Sack? Delphi erscheint mit einem Lächeln im Gesicht. Delphi. Albus, du bist gekommen? Wie schön, komm und sag Amos Hallo. Erster Akt, 14. Szene. St. Oswald Altenheim für Hexen und Zauberer, Amos Zimmer. Amos sieht Scorpius und Albus ratlos an. Delphi beobachtet alle drei. Amos, also nur um das klarzukriegen, du hörst ein Gespräch mit, ein Gespräch, das nicht für dich bestimmt war, und du beschließt, ohne lang zu fragen und sogar ohne Erlaubnis, dich in fremde Angelegenheiten einzumischen, und zwar heftig. Albus, mein Vater hat sie angelogen, ich weiß es, die haben nämlich tatsächlich einen Zeitumkehrer. Amos, natürlich haben sie einen, und jetzt kannst du wieder gehen. Albus, wie bitte? Nein, wir sind gekommen, um ihnen zu helfen. Amos, helfen? Wozu können denn zwei zu kurz geratene Teenager brauchen? Albus, mein Vater hat bewiesen, dass man nicht erwachsen sein muss, um die magische Welt zu verändern. Amos, soll ich dir also erlauben, dich einzumischen, weil du ein Potter bist? Verlässt dich wohl auf deinen berühmten Namen? Albus, nein. Amos, ein Potter im Hause Slytherin. Ja, ich hab von dir gelesen und zu seinem Besuch bei mir bringt er auch noch einen Malfoy mit. Einen Malfoy, der vielleicht ein Voldemort ist. Wer will da noch behaupten, dass du nichts mit schwarzer Magie zu tun hättest? Albus. Aber, Amos. Was du gesagt hast, war keine Überraschung für mich, aber die Bestätigung kann nicht schaden. Dein Vater hat mich tatsächlich angelogen. Und jetzt geht, alle beide, und hört auf, mir die Zeit zu stehlen. Albus, energisch und entschlossen. Nein, sie müssen mich anhören. Sie haben es doch selbst gesagt, an den Händen meines Vaters klebt jede Menge Blut. Lassen Sie mich Ihnen helfen, das zu ändern. Lassen Sie mich helfen, seinen Fehler zu korrigieren. Vertrauen Sie mir. Amos mit erhobener Stimme. Hast du mich nicht gehört, Junge? Ich sehe keinen Grund, dir zu vertrauen. Also geh, sofort, bevor ich dich zum Gehen zwinge. Er hebt unheilvoll seinen Zauberstab. Albus blickt auf den Zauberstab und gibt klein bei. Amos hat ihn in den Griff bekommen. Scorpion. Scorpius. Komm schon, Mann. In einer Sache sind wir doch richtig gut. Wir erkennen, wo wir nicht erwünscht sind. Albus wendet sich nur widerstrebend ab. Scorpius zieht ihn am Arm. Er dreht sich um und die beiden gehen davon. Delphi. Ich weiß einen Grund, weshalb du ihnen vertrauen solltest, Onkel. Sie blieben stehen. Sie sind die Einzigen, die freiwillig helfen wollen. Sie sind bereit, sich mutig in Gefahr zu begeben, um deinen Sohn an deine Seite zurückzuholen. Ich bin sogar ziemlich sicher, dass es bereits gefährlich für sie war, überhaupt hierher zu kommen. Amos. Es geht hier um Cedric. Delphi. Und, hast du nicht selbst gesagt, jemanden in Hogwarts zu haben, könnte enorm nützlich sein? Delphi küsst Amos auf den Kopf. Amos sieht Delphi an, dann dreht er sich zu den Jungen um. Amos. Warum? Warum wollt ihr euch in Gefahr bringen? Was habt ihr davon? Albus. Ich weiß, was es heißt, der Überflüssige zu sein. Ihr Sohn hat es nicht verdient, getötet zu werden, Mr. Diggory. Wir können ihnen helfen, ihn zurückzuholen. Amos, nun doch gerührt. Mein Sohn war das Beste, was mir je passiert ist. Und es stimmt, was ihr sagt, es war ein Unrecht, ein krasses Unrecht. Wenn ihr es ernst meint. Albus, todernst. Amos, es wird gefährlich werden. Albus, das wissen wir. Scorpius, tatsächlich. Amos, Delphi, vielleicht wärst du bereit, sie zu begleiten. Delphi, wenn dich das glücklich machen würde, Onkel? Sie lächelt Albus zu, er lächelt zurück. Amos, euch ist sicher klar, dass es bereits lebensgefährlich sein wird, auch nur an den Zeitumkehrer heranzukommen. Albus, wir sind entschlossen, unser Leben aufs Spiel zu setzen. Scorpius, sind wir das? Amos, ernst. Ich hoffe, ihr habt das Zeug dazu. Erster Akt, 15. Szene. Harry und Ginny Potters Haus. Küche. Harry, Ron, Hermine und Ginny sitzen gemeinsam beim Essen. Hermine. Ich habe es Draco immer und immer wieder versichert. Niemand im Ministerium lässt auch nur ein Wort über Scorpius verlauten. Von uns stammen diese Gerüchte nicht. Ginny. Ich habe ihm geschrieben, nachdem er Astoria verloren hatte, und gefragt, ob wir irgendwas tun können. Ich dachte, vielleicht, weil Scorpius ein so guter Freund von Albus ist, vielleicht könnte er einen Teil der Weihnachtsferien bei uns verbringen. Meine Eule kam mit einem einzigen schlichten Satz zurück. Sag deinem Mann, dass er diese Unterstellung meinen Sohn gegenüber ein für allemal widerlegen soll. Hermine. Er ist wie besessen. Ginny. Er ist das wandelnde Elend, ein trauerndes Elend. Ron. Und dass er seine Frau verloren hat, tut mir leid. Aber wenn er Hermine beschuldigt, dass sie, er blickt über den Tisch zu Harry. Ach, pappalapapp, ich sag doch immer zu ihr, vielleicht steckt ja auch gar nichts dahinter. Hermine. Zu ihr? Ron. Am Ende gehen die Trolle nur zu einer Party, die Riesen zu einer Hochzeit, du kriegst so üble Träume, weil du dir wegen Albus Sorgen machst und deine Narbe tut womöglich weh, weil du alt wirst. Harry. Weil ich alt werde? Danke, Alter. Ron. Ehrlich, jedes Mal, wenn ich mich hinsetze, gibt's bei mir mittlerweile ein Uff. Uff. Und meine Füße, was die mich vielleicht ärgern. Ich könnte ganze Romane über meine Fußschmerzen schreiben. Vielleicht ist es mit deiner Narbe ja das Gleiche. Ginny. Du redest eine Menge Unsinn. Ron. Ich halte das für meine Spezialität. Das und mein Sortiment an Nasch- und Schwänzleckereien. Und dass ich euch alle liebe. Sogar die dürre Ginny. Ginny. Wenn du dich nicht benimmst, Ronald Weasley, verpetze ich dich bei Mom. Ron. Bloß nicht. Hermine. Wenn ein Teil von Voldemort überlebt hat, in welcher Gestalt auch immer, müssen wir bereit sein. Und ich habe Angst. Ginny. Ich auch. Ron. Ich hab von nichts Angst. Außer vor Mom. Hermine. Ich meine es ernst, Harry. Ich werde hier nicht den Cornelius Fudge spielen. Ich stecke den Kopf nicht in den Sand und es ist mir egal, wie unbeliebt ich mich damit bei Draco Malfoy mache. Ron. Beliebtheit war eigentlich noch nie dein Ding, oder? Hermine wirft Ron einen vernichtenden Blick zu und will ihm einen Schlag versetzen, aber Ron springt beiseite. Daneben! Ginny verpasst Ron einen Schlag, Ron zuckt zusammen. Oh, der hat gesessen. Ganz ordentlicher Treffer. Plötzlich ist eine Eule im Zimmer. Sie stößt herab und lässt einen Brief auf Harrys Teller fallen. Hermine. Bisschen spät für eine Eule, oder? Harry öffnet den Brief, er wirkt überrascht. Harry. Erst von Professor McGonagall. Ginny. Was steht drin? Harrys Miene verdüstert sich. Harry. Ginny, es geht um Albus. Albus und Scorpius. Sie sind nicht in der Schule angekommen. Sie werden vermisst. Erster Akt, 16. Szene. Whitehall, Keller. Scorpius beäugte eine Flasche. Scorpius. Und wir sollen ihn einfach trinken? Albus. Scorpius, muss ich dir, dem Oberstreber und Zaubertrankexperten, wirklich erklären, wie der Vielsafttrank wirkt? Dank Delphys genialer Vorarbeit werden wir dieses Zeug jetzt trinken und uns verwandeln und mit dieser Tarnung kommen wir dann ins Zaubereiministerium. Scorpius. Okay, zwei Fragen. Erstens, tut es weh? Delphi. Sehr, soweit ich weiß. Scorpius. Danke, gut zu wissen. Zweite Frage. Weiß einer von euch, wie Vielsafttrank schmeckt? Ich habe nämlich gehört, dass er nach Fisch schmeckt und wenn das stimmt, dann kotze ich ihn gleich wieder aus. Fisch vertrage ich nicht, habe ich noch nie vertragen und werde ich auch nie. Delphi. Dann wissen wir ja Bescheid. Sie holt tief Luft und kippt den Trank hinunter. Der schmeckt nicht nach Fisch. Sie beginnt sich zu verwandeln. Es ist qualvoll. Eigentlich schmeckt er ganz angenehm. Es tut weh, aber... Sie rülpst laut. Ich nehm's zurück. Das ist ein leichter... Sie rülpst erneut und verwandelt sich in Hermine. Leichter, überwältigender Fischgeschmack. Albus. Okay, das ist... krass. Scorpius. Echt krass. Delphi, Hermine. Das fühlt sich vielleicht wirklich nicht an wie ich selbst. Ich klinge sogar wie sie. Mega krass. Albus. Gut, jetzt bin ich dran. Scorpius. Nein, von wegen, Mann. Wenn wir das machen, dann machen wir es. Er setzt sich lächelnd eine unverwechselbare Brille auf die Nase. Zusammen. Albus. 3, 2, 1. Sie trinken. Nein, das ist gut. Er schüttelt ihn vor Schmerz. Das ist weniger gut. Beide beginnen sich zu verwandeln und es ist qualvoll. Albus wird zu Ron, Scorpius zu Harry. Die beiden sehen einander an. Kurze Stille. Albus, Ron, die Sache wird wohl ein bisschen schräg werden, was? Scorpius, Harry, voller Dramatik, er genießt es richtig. Geh in dein Zimmer! Geh sofort in dein Zimmer! Du bist unglaublich schlimmer und ungezogener Sohn! Albus, Ron, lachend. Scorpius! Scorpius, Harry, wirft sich den Umhang über die Schulter. Es war deine Idee. Ich soll er sein und du Ron. Ich will nur noch ein bisschen Spaß haben, bevor ich... Und dann rülpst er laut. Oh Mann, das ist absolut schrecklich. Albus, Ron. Übrigens, er versteckt es zwar gut, aber Onkel Ron kriegt allmählich eine kleine Wampe. Delphi, Hermine. Wir sollten gehen. Meint ihr nicht auch? Sie treten auf die Straße und gehen in eine Telefonzelle. Sie wählen 62443. Telefonzelle. Willkommen, Harry Potter. Willkommen, Hermine Granger. Willkommen, Ron Weasley. Sie lächeln, während die Telefonzelle im Boden verschwindet. Erster Akt, 17. Szene. Zaubereiministerium, Versammlungsraum. Harry, Hermine, Ginny und Draco gehen in einem kleinen Zimmer auf und ab. Alle vier machen sich quälende Sorgen. Draco, haben wir auch gründlich neben den Gleisen gesucht? Harry, meine Leute waren schon einmal dort und suchen jetzt nochmal. Draco, und die Imbisshexe ist nicht fähig, uns irgendwas Brauchbares mitzuteilen. Hermine, die Imbisshexe ist außer sich vor Wut. Sie jammert andauernd, dass sie Otterlines Gambles Vertrauen enttäuscht habe. Sie war immer stolz darauf, sämtliche Passagiere in Hogwarts abgeliefert zu haben. Ginny, haben die Muggel von irgendwelchen magischen Zwischenfällen berichtet? Hermine, bislang nicht. Ich habe den Premierminister der Muggel unterrichtet und er lässt eine Vermisstenmeldung twittern. Klingt wie ein Zauber, ist es aber nicht. Draco, sind wir jetzt etwa darauf angewiesen, dass die Muggel unsere Kinder finden? Haben wir denen auch von Harrys Narbe erzählt? Hermine versuchte die Atmosphäre zu entschärfen. Hermine, wir bitten die Muggel nur um Hilfe. Und egal, ob Harrys Narbe damit zu tun hat, es ist mit Sicherheit eine Sache, die wir sehr ernst nehmen. Unsere Auroren prüfen momentan jeden, der etwas mit schwarzer Magie zu tun hat und... Draco, das hat nichts mit den Todessern zu tun. Hermine, ich weiß nicht so recht, ob ich deine Zuversicht teilen soll. Draco, ich bin nicht zuversichtlich, ich habe einfach recht. Die heutzutage noch schwarze Magie betreiben, das sind alles Grantis. Mein Sohn ist ein Malfoy, die würden es niemals wagen. Harry, es sei denn, es ist etwas Neues da draußen, etwas ganz... Ginny, ich finde, es stimmt, was Draco sagt. Wenn das eine Entführung ist, dass sie sich Albus holen, würde ich ja verstehen, aber beide zusammen? Harrys Blick fällt auf Ginny, es ist klar, was sie jetzt von ihm hören will. Draco, und Scorpius ist ein Gefolgsmann, kein Anführer, trotz allem, was ich ihm beibringen wollte. Daher ist es zweifellos Albus, der ihn aus diesem Zug mitgenommen hat, und meine Frage lautet, wo würde er ihn hinführen? Ginny, Harry, sie haben Reis ausgenommen, das weißt du genauso gut wie ich. Draco bemerkt, dass sie sich die beiden anstarren. Er weiß, dass sie sich mit stummen Worten etwas sagen. Draco, tatsächlich, das wisst ihr. Was verschweigt ihr uns? Stille tritt ein. Falls ihr irgendetwas verbergt, empfehle ich euch, jetzt mit der Sprache herauszurücken. Harry, Albus und ich hatten vorgestern einen Streit. Draco, und? Harry zögert und sieht Draco dann entschlossen ins Gesicht. Harry, und ich habe ihm gesagt, dass es Augenblicke gibt, in denen ich mir wünsche, er wäre nicht mein Sohn. Erneute Stille, eine übermächtig drückende Stille. Und dann macht Draco einen gefährlichen Schritt auf Harry zu. Draco, sollte Scorpius irgendwas zustoßen? Ginny stellt sich zwischen Draco und Harry. Ginny, wirf nicht mit Drohungen um dich, Draco. Bitte, lass das. Draco brüllt. Mein Sohn ist verschwunden. Ginny brüllt genauso. Und meine auch. Ihre Blicke treffen sich. Die Gemüter in diesem Raum sind wahrhaft erhitzt. Draco, mit kräuselten Lippen, ganz sein Vater. Wenn ihr Gold braucht, alles, was die Malfoys besitzen. Er ist mein einziger Erbe. Er ist meine ganze Familie. Hermine. Das Ministerium hat noch reichlich Reserven. Danke, Draco. Draco macht Anstalten zu gehen. Er hält inne. Er sieht Harry an. Draco. Mir ist es egal, was du getan oder wen du gerettet hast. Du bist ein ewiger Fluch auf meiner Familie, Harry Potter. Erster Akt, 18. Szene. Zaubereiministerium, Korridor. Scorpius, Harry. Und du bist sicher, dass er dort drin ist? Ein Wachmann geht vorbei. Scorpius, Harry und Delphi, Hermine, versuchen ihre Rolle zu spielen. »Ja, Ministerin, ich bin davon überzeugt, dass das Ministerium diese Angelegenheit gründlich abwägen sollte, absolut.« Wachmann nickend. »Ministerin?« Delphine, Hermine. »Dann lassen Sie uns doch gemeinsam abwägen.« Der Wachmann geht weiter, sie seufzen erleichtert auf. »Das mit dem Veritaserum war die Idee meines Onkels. Wir haben es einem Ministeriumsbeamten, der zu Besuch war, ins Getränk gemischt. Er hat uns erzählt, dass sie den Zeitumkehrer behalten haben und uns sogar verraten, wo er im Augenblick ist. Im Büro der Zaubereiministerin persönlich.« Sie zeigt auf eine Tür. Plötzlich hören sie ein Geräusch. Hermine, aus dem Off. »Harry, wir sollten darüber reden.« Harry, aus dem Off. »Es gibt nichts zu bereden.« Delphi, Hermine. »Oh nein!« Albus, Ron. »Hermine! Und Dad!« Seine plötzliche Panik wirkt ansteckend. Scorpius, Harry. »Okay, Versteck!« »Gibt es hier nicht. Kennt jemand von einem von diesen Zaubern, die unsichtbar machen?« Delphi, Hermine. »Sollen wir in ihr Büro gehen?« Albus, Ron. »Sie wird reinkommen.« Delphi, Hermine. »Was bleibt uns anderes übrig?« Sie versucht, die Tür zu öffnen. Sie versucht es ein zweites Mal. Hermine, aus dem Off. »Wenn du nicht mit mir oder Ginny darüber reden willst.« Scorpius, Harry. »Zurück! Alohomora!« Er richtet seinen Zauberstab auf die Tür. Die Tür schwingt auf. Er grinst, begeistert. »Albus, du musst sie aufhalten. Das kannst nur du.« Harry, aus dem Off. »Was gibt es da zu reden?« Albus, Ron. »Ich? Warum ich?« Delphi, Hermine. »Wir beide können uns nun mal nicht machen. Wir sind ja sie.« Hermine, aus dem Off. »Was du gesagt hast, war natürlich falsch, aber hier spielen auch noch andere Umstände eine Rolle.« Albus, Ron. »Aber ich kann nicht. Ich kann nicht.« Es gibt ein kleines Handgemenge und letztendlich steht Albus, Ron doch vor der Tür, als Hermine und Harry aus dem Off kommen. Harry. »Hermine, danke für deine Anteilnahme, aber es ist nicht nötig.« Hermine. »Ron?« Albus, Ron. »Überraschung!« Hermine. »Was machst du denn hier?« Albus, Ron. »Braucht ein Mann einen Grund dafür, seine Frau zu besuchen?« Er gibt Hermine einen kräftigen Kuss. Harry. »Ich gehe jetzt besser.« Hermine. »Harry, der Punkt ist, was immer Draco auch behaupten mag, was du zu Albus gesagt hast, ich glaube nicht, dass es irgendjemanden von uns viel nützen wird, wenn du ständig darüber nachgrübelst.« Albus, Ron. »Ah, es geht darum, dass Harry gesagt hat, er wünschte, Albus wäre nicht sein Sohn.« Hermine. »Ron!« Albus, Ron. »Was raus muss, muss raus, sage ich immer.« Hermine. »Er wird schon wissen, wir alle sagen Dinge, die wir nicht so meinen. Er weiß das.« Albus, Ron. »Aber was, wenn wir manchmal Dinge sagen, die wir auch so meinen? Was dann?« Hermine. »Ron, jetzt ist wirklich nicht der richtige Zeitpunkt dafür.« Albus, Ron. »Natürlich nicht. Bis bald, Liebling.« Albus, Ron sieht ihr hinterher, in der Hoffnung, dass sie an ihrem Büro vorbeigehen wird, was sie natürlich nicht tut. Er rennt zu ihr, um sie aufzuhalten, ehe sie durch die Tür tritt. Die Hüften hin und her schwingend steht er vor ihr und blockt sie ein und das andere Mal. Hermine. »Wieso versperrst du mir den Weg in mein Büro?« Albus, Ron. »Tu ich doch nicht.« Wieder versuchte sie, an die Tür zu kommen und wieder hält er sie auf. Hermine. »Und ob du das tust, lass mich in mein Büro, Ron.« Hermine versucht, sich an ihm vorbeizuducken. Albus, Ron. »Lass uns noch ein Kind haben.« Hermine. »Wie bitte?« Albus, Ron. »Oder wenn kein Kind, dann eben eine Ferienreise. Ich will ein Baby oder eine Reise, oder ich werde nicht locker lassen. Wollen wir später darüber reden, Liebling?« Hermine denkt nach, starrt ihn argwöhnisch an und blickt dann wieder auf ihre Tür. Sie kapituliert. Hermine. »Wenn du da drin wieder eine von deinen Stinkbomben hast, dann kann dir selbst Merlin nicht mehr helfen. Aber kein Problem, wir müssen jetzt sowieso erst die Muggel unterrichten.« Sie geht ab. Harry folgt ihr. Albus Ron wendet sich zur Tür. Sie kommt zurück, diesmal allein. »Ein Baby oder eine Reise? An manchen Tagen bist du völlig neben der Spur, weißt du das?« Albus, Ron. »Deshalb hast du mich doch geheiratet, oder? Wegen meinem neckischen Sinn für Humor.« Sie tritt wieder ab, während er gerade die Tür öffnet, taucht sie erneut auf und er schlägt die Tür wieder zu. Hermine. »Du schmeckst irgendwie nach Fisch. Ich hab dir doch gesagt, dass du die Finger von diesen Backfischbrötchen lassen sollst.« Albus, Ron. »Da hast du völlig recht.« Sie tritt ab. Er vergewissert sich, dass sie fort ist, und als er die Tür öffnet, fällt ihm ein gewaltiger Stein vom Herzen. Erster Akt, 19. Szene. Zaubereiministerium, Hermines Büro. Scorpius, Harry und Delphine Hermine warten auf der anderen Seite von Hermines Bürotür, als Albus Ron eintritt und erschöpft in sich zusammensinkt. Albus Ron: Das ist sowas von verrückt. Delphi, Hermine: Du warst beeindruckend, hast sie richtig gut abgeblockt. Scorpius, Harry: Ich weiß nicht, ob ich dir jetzt gratulieren oder die Stirn runzeln soll, weil du deine Tante etwa 500 Mal geküsst hast. Albus, Ron: Ron ist ein lieber Kerl. Ich wollte sie nur ablenken, Scorpius. Und es hat funktioniert. Scorpius, Harry: Und dann das, was dein Dad gesagt hat. Delphi, Hermine: Jungs, sie wird gleich zurückkommen. Wir haben nicht viel Zeit. Albus, Ron, zu Scorpius, Harry: Das hast du gehört? Delphi, Hermine: Wo würde Hermine einen Zeitumkehrer verstecken? Sie sieht sich im Büro um und ihr Blick fällt auf die Bücherschränke. Durchsucht die Bücherschränke! Sie beginnen mit der Suche. Scorpius Harry sieht seinen Freund besorgt an. Scorpius Harry: Warum hast du mir das nicht erzählt? Albus Ron: Mein Vater sagt, er wünschte, ich wäre nicht sein Sohn. Nicht gerade ein zündender Gesprächsanfang, oder? Scorpius Harry sucht nach den richtigen Worten. Scorpius Harry: Ich weiß, dass diese Voldemort-Geschichte nicht stimmt. Und du verstehst... Und verstehst du? Aber manchmal habe ich den Eindruck, mein Dad denkt, wie konnte ich nur so etwas in die Welt setzen? Albus, Ron: Immer noch besser als mein Dad. Ich bin ziemlich sicher, er denkt die meiste Zeit, wie kann ich den wieder zurückgeben? Delphi, Hermine versucht Scorpius Harry zu den Bücherschränken zu ziehen. Delphi, Hermine: Vielleicht können wir uns jetzt mal auf die dringenderen Sachen konzentrieren. Scorpius, Harry: Was ich sagen will, es gibt einen Grund, weshalb wir Freunde sind, Albus. Einen Grund, weshalb wir uns gefunden haben, verstehst du? Und was immer bei diesem Abenteuer herauskommt, da fällt sein Blick auf ein Buch auf einem Regal, das ihn stutzig macht. Hast du die Bücher auf diesen Regalen gesehen? Da stehen ein paar üble Schwarten, verbotene Bücher, verfluchte Bücher. Albus Ron: Wie lenkt man Scorpius von schwierigen emotionalen Themen ab? Man schleppt ihn in eine Bibliothek. Scorpius, Harry: Alle Bücher aus der verbotenen Abteilung und noch ein paar mehr. Gar böse Zauberei, die Feinde im 15. Jahrhundert, Hymnen eines Hexers, das ist nicht mal in Hogwarts erlaubt. Albus Ron: Schatten und Seelen, ein Nachtschatten-Einführung in die Nekromantik. Delphi, Hermine: Ganz schön heftig, was? Albus Ron: Die wahre Geschichte des opalen Feuers, der Imperiusfluch und wie man Missbrauch damit treibt. Scorpius, Harry: Und sieh mal eine an, boah, meine Augen und ihr Jenseits von Sybil Trelawney, ein Buch über das Wahrsagen. Hermine Granger hält doch überhaupt nichts vom Wahrsagen. Faszinierend, was für ein Fund. Er zieht das Buch aus dem Regal und er schlägt es sich von alleine auf und spricht. Buch: Der vierte ist erster, welch seltsame Wahl, zu finden im Wald, aber nicht im Tal. Scorpius, Harry: Okay, ein Buch, das spricht. Bisschen unheimlich. Buch: Hinzu kommt der erste Teil von denen, die denken können und auf zwei Beinen stehen. Und zuletzt kommen die Törichten, die Dummen, die Narren. Albus Ron: Ein Rätsel, er stellt uns ein Rätsel. Buch: Und wenn du es löst, dann wirst du erstarren. Delphi, Hermine: Was hast du getan? Scorpius, Harry: Ich habe ein Buch aufgeschlagen, was in all meinen Jahren auf diesem Planeten noch nie eine besonders gefährliche Tat war. Die Bücher greifen nach Albus Ron und packen ihn. Er entgeht nur knapp ihrem Klammergriff. Albus Ron: Was ist da los? Delphi, Hermine, aufgeregt: Sie hat sie bewaffnet. Sie hat ihre Bibliothek bewaffnet. Dann ist der Zeitumkehrer garantiert da drin. Löst das Rätsel und wir finden ihn. Albus Ron: Der vierte ist erster. Man findet ihn im Wald, aber nicht im Tal. Scorpius Harry: Hinzu kommt der erste Teil von denen, die denken können. Delphi, Hermine, überschwänglich: Menschen! Dementoren! Wir müssen ein Buch über Dementoren finden. Sie nähert sich dem Bücherregal und ist überrascht, als sie es verschlingen will. Albus! Albus, Ron stürzt zum Bücherregal, aber zu spät. Sie wird mit Haut und Haaren verschlungen. Albus, Ron: Delphi, was geht hier vor? Scorpius, Harry: Konzentrier dich, Albus. Tu, was sie gesagt hat. Such ein Buch über Dementoren und sei vorsichtig. Albus, Ron: Hier, die Domäne Dementoren. Eine wahre Geschichte Azkabans. Das Buch öffnet sich plötzlich und flattert bedrohlich auf Scorpius und Harry zu, der sich wegducken muss. Er stürzt hart gegen einen Bücherschrank, der ihn zu fressen versucht. Buch: Bin geboren im Käfig, denn im Zorne störte ich. Der Gaunt in mir machte Riddle nun frei, von dem, was nicht wollte, dass ich sei. Albus Ron: Voldemort! Delphi kämpft sich zwischen den Büchern hervor, wieder sie selbst. Delphi: Mach schneller! Sie schreit, als sie wieder hineingezerrt wird. Albus Ron: Delphi! Delphi! Er will ihre Hand packen, aber sie ist verschwunden. Scorpius, Harry: Sie ist wieder sie selbst, hast du das gemerkt? Albus Ron, nein, ich mache mir im Augenblick eher Sorgen, dass ein Bücherschrank sie auffrisst. Wir müssen etwas über ihn finden. Irgendetwas. Er findet ein Buch. Der Erbe Sliverins? Was meinst du? Er will das Buch vom Regal nehmen, doch es zieht ihn in die andere Richtung. Er versucht sich verzweifelt zu wehren, doch Albus Ron wird vom Bücherschrank verschlungen. Scorpius Harry. Albus? Albus! Ehe Scorpius Harry ihn erreichen kann, ist Albus Ron verschwunden. Er denkt kurz nach, voller Verzweifel, dann wird ihm klar, dass es nun an ihm ist, diese Aufgabe zu bewältigen. Okay, das war's nicht. Voldemort, Voldemort, Voldemort. Er sucht die Regale ab. Volost, die Wahrheit, das muss es. Er schlägt es auf. Es schwingt sich aus seinen Händen, ein flackerndes Licht erscheint und eine Stimme spricht, tiefer als die bisherigen. Buch. Ich bin das Wesen, das du nie gesehen. Bin du, bin ich, ein Echo und vorhergesehen. Zuweilen vorne, zuweilen hinten. Als Ewgard-Begleiter werde ich niemals verschwinden. Albus taucht zwischen den Büchern auf, wieder er selbst. Scorpius, Harry. Albus! Er versucht ihn festzuhalten, aber das Bücherregal ist zu stark. Albus, nein, denk einfach nach! Albus wird mit Gewalt in den Bücherschrank zurückgezogen. Scorpius, Harry. Aber ich kann nicht. Ein unsichtbares Echo, was ist das? Das Einzige, worin ich gut bin, ist Denken. Und wenn ich mal denken muss, dann kann ich es nicht. Die Bücher ziehen ihn zu sich hinein. Er ist machtlos. Es ist furchterregend. Stille tritt ein. Alle drei sind verschluckt worden. Nichts rührt sich mehr. Dann ein Knall, ein Schwall von Büchern stürzt aus den Regalen und Scorpius taucht wieder auf. Er schleudert die Bücher beiseite. »Nein, lass das bleiben! Sibyl Trelawney, nein!« Er sieht sich um, ratlos, aber voller Energie. »Das ist doch völlig verkehrt, Albus! Kannst du mich hören? Und alles nur wegen eines verfluchten Zeitumkehrer! Denk nach, Scorpius, denk nach!« Bücher versuchen ihn zu packen, doch er entwischt ihn. »Ein ewiger Begleiter, zuweilen hinten, zuweilen vorne. Moment mal!« Ich hab nicht aufgepasst. Schatten. Du bist ein Schatten. Schatten und Seele. Das muss es sein. Er klettert den Bücherschrank hoch, der sich beängstigend über ihn herabneigt und bei jedem Schritt nach ihm greift. Er zieht an dem Buch im Regal, er lässt sich herausnehmen und schlagartig enden Lärm und Chaos. Ist das? Plötzlich krachte es und Albus und Delphi purzeln zwischen den Bücherregalen heraus und zu Boden. Wir haben sie geschlagen. Wir haben die Bibliothek besiegt. Er hebt triumphierend die Hände, während Albus mit bangem Blick Delphi ansieht. Albus. Delphi, bist du? Delphi. Wow, ziemlicher Höllenritt. Albus bemerkt das Buch, das Scorpius sich an die Brust drückt. Albus. Ist das... Scorpius, was ist in dem Buch drin? Delphi. Ich denke, das sollten wir gleich herausfinden, meint ihr nicht? Scorpius öffnet das Buch. In seiner Mitte ein kreiselnder Zeitumkehrer. Wow. Scorpius. Wir haben den Zeitumkehrer gefunden. Ich hätte nie gedacht, dass wir so weit kommen. Albus. Mann, jetzt wo wir ihn haben, können wir als nächstes Cedric retten. Unsere Reise hat eben erst angefangen. Scorpius. Hat eben erst angefangen und uns schon beinahe halb umgebracht. Gut, das sind ja tolle Aussichten. Flüsternde Stimmen erheben sich und werden zu einem Brüllen. Die Bühne wird dunkel.